Heute in der Luft los, was ist heute bloß mit der Luft los? Wenn ihr den Rundfunk hört, so denkt auch daran. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad. Ihr Völker der Welt! Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Achtung, Achtung. 100 Jahre Radio. 100 Jahre. 100 Jahre Radio. Und zwar mit Sarah Zerback vom Deutschlandfunk. Mit Jenny Gärtner von Deutschlandfunk Nova. Und mit Corbinian Frenzel von Deutschlandfunk Kultur. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Herzlich willkommen von uns dreien hier. Und zwar ein jeder aus einem jeden Sender der Deutschlandfunkfamilie. Eine Stimme am Mikro. Alle drei Deutschlandfunkwellen senden zusammen gleichzeitig. Das hatten wir tatsächlich noch nie. Das ist eine Premiere. Also müsste man eigentlich vorneweg sagen, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Das müsste Günther ja auch vorneweg sagen, dass wir mal sein Mikro anmachen, wenn er sich nämlich auch schon mal beteiligen will. Ich wollte jetzt eigentlich ein bisschen Disziplin in diesem Studio haben, aber Sie haben es möglicherweise, das wäre wahrscheinlich die 500-Euro-Frage, so einfach ist die Stimme schon erkannt. Günther ja auch, ist auch. Ja, schönen guten Tag. Guten Tag. Ja. Ich freue mich sehr. Es ist total historisch, dass wir alle zu dritt hier stehen, jetzt noch gemeinsam zu viert. Also das ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Das haben wir im Deutschlandfunk so einfach auch noch nie gemacht. Es ist historisch und wir feiern natürlich 100 Jahre Radio, was einfach auch historisch ist. Das ist wahr. Und deswegen haben wir tolle Gäste da. Den einen haben Sie schon gehört, Günther Jauch. Ich habe ihn übrigens auch in den letzten Tagen nochmal aus dem Archiv häufiger gehört. Da haben wir vielleicht gleich nochmal was. Aber wir haben auch andere Gäste in diesen zwei Stunden da. Sarah, beispielsweise auch jemand, den man wahrscheinlich erstmal mit Fernsehen verbinden würde. Auf jeden Fall. Ich bin nur gerade abgelenkt, weil ich versuche, die Mimik von Günther Jauch zu deuten. Neben ja, irgendwelche Ausschnitte von früher. Grausam. Ja, der Graus ist das schon fanden so wir bisschen. Damals so lustig. Ich finde es aber heute gar nicht mehr. Wir haben eng zusammengearbeitet in der Vorbereitung mit Thomas Gottschalk. Aber gut. Schauen wir mal, was daraus wird. Und wir könnten Spoiler nennen, ich nenne es mal Teasing. Wir haben noch einen zweiten Gast, der früher mal Radiostar war und dann zum Videostar geworden ist. Und zwar Klaus Kleber kommt um 11.30 Uhr auch hier ins Studio mit dem Fahrrad gefahren. Hat es auch nicht weit. Und da verbinden wir natürlich ganz besondere Momente auch mit seiner, ja nicht nur Erfahrung als Moderator, sondern auch als Reporter. Und auch da haben wir mal im Archiv gekramt und würden mal ein kleines Tönchen abspielen, das ja quasi auch schon in die historische Kategorie gehört. Wir versuchen jetzt eine Leitung, eine Schaltung nach New York zu bekommen. Wenn es jetzt klappt, habe ich am Telefon Klaus Kleber in Washington. Herr Kleber, können Sie mich hören? Ich höre Sie, Klaus. Herr Kleber, was genau ist passiert? Das wissen wir nicht. Wir schauen hier, wie vermutlich Sie in dieser Sekunde auch, ich nehme an, dass Sie das einspielen, auf Live-Bilder aus New York, wo man die Spitze des Südturms in Flammen sehen. Ja, das war tatsächlich nur wenige Minuten, nachdem eins der Flugzeuge in einen der Türme des World Trade Centers geflogen ist damals. Und was das so mit ihm gemacht hat, mit ihm als Journalist, aber natürlich auch wollen wir versuchen, mit ihm gemeinsam so ein bisschen in die Zukunft des Journalismus zu gucken, auch des Mediums Radio, weil da geht es natürlich auch verstärkt darum, dass wir einfach mal gemeinsam überlegen, stehen wir eigentlich in 100 Jahren auch noch hier so zusammen? Also wir wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich hoffe nicht. Ich werde mir eingefroren. Genau, also Zukunft. Ich hätte jetzt nochmal Vergangenheit und in gewisser Weise hoffe ich, dass wir drei, die wir heute zum ersten Mal zusammen moderieren, dass wir einen anderen Stil pflegen als diese beiden. Reise in die 80er. Du stinkst halt irgendwie. Du spinnst wohl. Du stinkst, nicht du spinnst. Du stinkst irgendwie nach Pferd. Auch nach Pferd. Ja, das schon. Ach so, ich habe extra drüber getüncht mit Parfum. Du stinkst. Niemand Geringeres als Thomas Gottschalk hat das an den Kopf bekommen von dem Mann, der heute hier bei uns steht, nämlich von Günther Jauch. Was ist da passiert, fragt man sich. Weiß ich nicht, wir haben immer, wir hatten ja fünfmal die Woche Sendung, 4 Stunden, er die ersten 2 Stunden, ich die zweiten 2 Stunden, jeden Tag, eben Montag bis Freitag. Und dann gab es immer diese Übergabe um kurz vor 16 Uhr und die hatte dann in Bayern irgendwann einen Kultcharakter, also Leute versuchten rechtzeitig nach Hause zu kommen, Schüler unterbrachen ihre Schule und erzählen mir heute noch davon. Also ältere Herrschaften stehen mir, als Kind habe ich sie immer gehört, dann zucke ich selber immer schon zusammen, denn bei mir muss man ja dann so nochmal 15 Jahre draufrechnen. Und das war damals lustig und unterhaltsam und gleichzeitig auch informativ. Ich war immer für Informationen zuständig, eher für die Unterhaltung. Aber das könnte man heute so nicht mehr machen. Würde heute auch nicht mehr funktionieren. Okay, recht. Manchmal hat einer gestunken. Ja, wir machen es anders. Ne? Frisch geduscht hier für Sie im Studio heute, meine Damen und Herren, im guten alten Rias Funkhaus. Und das vielleicht so als letzter Gedanke, bevor wir das tun, was wir sonst, liebe Deutschlandfunkhörer, Ihnen so nicht antun, nämlich Musik spielen. Aber Günther Jauch, Sie haben ja so richtig Gerhard Schröder-mäßig hier schon an den Türen gerüttelt und wollten hier unbedingt rein. Jetzt sind wir ungefähr so in dem Alter, als Günther Jauch 15 war, ne? Ja, also vielleicht noch mal ein paar Jahre zurück. Ich war begeisterter Radiohörer, hatte ein Philips Passat Transistorradio. Abends durfte ich das, also habe ich es dann einfach nur unter der Decke gehört auf Batterie, weil meine Eltern sonst gemerkt hätten, wenn sie reinkommen, dass die Strippe da irgendwo noch im Netz hängt. Und fand Radio toll und Rias war mein Sender, also ich war begeistert von Kriminalhörspielen, von den Schlagern der Woche, von der Sabbatfeier jeden Freitagabend mit Oberkantor Estrongo nach Hama oder das klingende Sonntagsrätsel mit Hans Rosenthal. Quizshows, aha. Ja, alles, ich fand das großartig. Und mit 15 Jahren habe ich mich dann beworben, ob ich als Bote hier arbeiten kann. Durfte an der Redaktionskonferenz teilnehmen, habe immer die Nachrichten von den Agenturen abgerissen, habe das dann an die entsprechenden Redakteure verteilt, die dann Kommentare oder Berichte an dem Tag gemacht haben und hatte so sehr schnell einen direkten Einblick in die Redaktionsarbeit. Fand ich großartig. Ja. Ich freue mich, wir freuen uns auf einige spannende weitere Geschichten, die Sie erzählen können, die andere erzählen können. 100 Jahre Radio. Alle drei Sender zusammen, tja, 100 Jahre Radio. Und wer sich jetzt gefragt haben könnte, warum laden die zu 100 Jahre Radio einen Fernsehmann wie Günther Jauch ein? Der hat gerade schon einen kleinen Einblick bekommen. Da gab es von frühkindheitlicher Zeit an eine enge Verbindung. Tja, Günther Jauch, ich habe ja gerade schon gemerkt, so richtig glücklich sind Sie mit den O-Tönen aus der Vergangenheit nicht. Ich hätte aber noch einen, weil Sie haben ja gerade diese Übergaben angesprochen. Die große Radiozeit des BR, die B3 Radioshow, Günther Jauch und Thomas Gottschalk, die sich dann halt eben die Sendung übergeben haben, unter anderem so. Ich habe gehört, es gibt ein paar Gemeinde, die hören uns nur kurz vor vier und dann schalten sie wieder um. Also der Schmarrn vorher, den du machst, interessiert sie nicht und das, was ich danach mache, erst recht nicht. Den Schmarrn, den wir beide machen, der interessiert dann. Ja, das ist das Einzige. Kann ich mir nicht oder vorstellen. Wir machen es künftig so, wir sagen vorher nicht, wann wir den Schmarrn machen. Aber irgendwann kommt er. Genau. Und dann machst irgendwann du deinen Schmarrn. Irgendwann zwischen die P3 Schmarrn-Show. Die P3 Schmarrn-Show. Günther Jauch. Ja, ich schaue deswegen da so zwiespältig drüber, weil eine gewisse Form von Radio, wo heute einfach so vor sich hingequatscht wird, meistens von jeweils zwei Moderatoren oder noch fünf, die im Hintergrund beifällig lachen, macht mich wahnsinnig. Also wie geht's dir heute? Ja, also ich muss sagen, ich bin heute hat es mich ein bisschen gezwickt, als ich aufgestanden habe. Ja, du, da geht's mir mit dir und stell dir vor. Was hören Sie denn für Sender? Also, ja, naja, gut. Deswegen den Deutschlandfunk. Na, weil man natürlich zwischendrin, ich höre schon gerne auch wegen der Musik. Und wenn mich wirklich irgendwas immer fasziniert hat, war eine Mischung aus toller Musik, also die mir gefallen hat, und interessanten Beiträgen dazwischen. Und das ist heute sehr selten geworden. Es gibt entweder ganz vernünftige, tolle Informationssender oder es läuft halt überall entsprechende Musik, wo man sich auch eben spezialisieren kann. Aber diese Mischung, dass ich zwar gerne Musik höre, aber deswegen trotzdem nicht ganz doof bin, die Zielgruppe wird nicht mehr so unbedingt bedient. Mixen Sie sich das selber so zusammen inzwischen? Sind ja. Sie? Ja, machen Sie. Mhm. Ja, also ich höre dann Deutschlandfunk oder auch Inforadio in Berlin und wenn ich da die 20, 25 Minuten durchhalte, wenn ich merke, jetzt wiederholt sich das, dann gehe ich auf einen reinen Musiksender, dann nervt der mich nach 20 Minuten und dann gibt es ja auch wieder was Neues und dann schalte ich wieder zurück. Die Mischung Deutschlandfunk Nova könnte, also. Ja, oder Deutschlandfunk Kultur. Wollen wir nur mal ganz kurz anraten. Probieren Sie einfach mal. Aber wir wollen ja wirklich in der Tat auch über Inhalte reden. Ich habe was gefunden von Ihnen, eine Aussage, allerdings in eine Kamera gesprochen. Da haben Sie gesagt, die Zeit beim Radio haben Sie als viel freier empfunden als beim Fernsehen. Ja, allein schon technisch freier. Man stellt sich also hin, ob ich jetzt hier nur in der Badehose oder selbst ohne die hier stünde, das wäre egal. Für Social Media wäre das gut. Gut, das ist was anderes. Aber man konzentriert sich eben als Hörer, aber auch als Macher allein auf das gesprochene Wort. Und das bringt eine Konzentration mit sich, sowohl beim Zuhörer als auch bei einem selber, die beim Fernsehen unerreicht ist, wo man dann immer sieht, ja, wie sehe ich denn aus und dein Anzug setzt sich und dann kommt wieder einer mit dem Bürstchen vorbei und die Schminke verläuft schon wieder. Und diese ganze Langsamkeit, diese Unflexibilität des Mediums Fernsehen, hat das Radio eben überhaupt nicht. Und als es eben auch noch kein Internet gab, war Radio immer mit Abstand das schnellste Medium und deswegen war es für mich immer faszinierend. Ja, und halt auch weg. Ne? Wir haben auch ein bisschen drüber nachgedacht, so Radiofloskeln, die es gibt, dieser schöne Satz, das versendet sich. Ne? Weil man ganz schrecklich. Ja. Finde ich ganz schrecklich, weil es im Grunde eine ständige Entschuldigung für Fehler, Nachlässigkeiten, auch Unpräzises ist und oder auch Schlampigkeiten mit der deutschen Sprache, will ich auch einräumen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel immer noch nicht sehr gut vertragen kann. Mhm. Stimmt ja auch nicht mehr. Ist ja inzwischen alles on demand, ne? Ja. Und eben doch nicht versendet. Mhm. Genau, das heißt, wir bemühen uns an dieser Stelle und können ja noch mal ein bisschen eintauchen in die Radiogeschichte. Also wie gesagt, wir haben ja gerade Auszüge gehört, Ihre Radiozeit in den 80er Jahren und aktiv, so zweite Hälfte der 80er vor allem. Haben Sie da irgendwann mal gedacht, das war es dann auch mit diesem Medium, weil klar, Fernsehen wurde immer stärker, kamen sozusagen andere Möglichkeiten. Na, ich war 10 Jahre fest angestellt beim Radio, war erst in der Sportredaktion, dann im Zeitfunk, das war das Aktuelle. Dann war ich Korrespondent in Bonn, als Helmut Kohl gerade Kanzler geworden war. War ich wahnsinnig glücklich in der Zeit, hat mir Freude gemacht. Dann habe ich Unterhaltung. Weil er Kanzler geworden war? War total interessant. Dann kam eben diese Unterhaltungsschiene, weil man mir versprochen hatte, danach darfst du Korrespondent in England werden. Aha. Also Auslandskorrespondent in England, in London. Das Studio war damals in Wimbledon, im Stadtteil Wimbledon vom Bayerischen Rundfunk. Das war mein großer Traum. Und das funktionierte nicht so richtig, weil dann irgendwelche öffentlich-rechtlichen Granten wollten dann selber ihren Versorgungsposten in London haben. Egal, das hat nicht sollen sein. Und dann habe ich mich tatsächlich vom Gottschalk in die Unterhaltung und damit auch ins Fernsehen reinquatschen lassen. Habe also ihn beerbt bei Sendung und bekam das Angebot, das aktuelle Sportstudio zu machen. Das war für mich natürlich ein absoluter Klassiker. Das war das Hochamt des deutschen Sportjournalismus. Und insofern bin ich dann zum Fernsehen abgedriftet und zwar tatsächlich dann für immer. Das heißt, wir werden auch keine Radiosendung von Günther ja auch mal wieder erleben. Manche neigen ja dazu. Ja. Ne? Thomas Gottschalk hat sich auch ein bisschen probiert. Thomas macht das sehr viel. Ich habe mir angewöhnt, ich mache Sendungen immer sehr lange. 10 Jahre, 20, 25, längste Sendung, die ich gemacht habe, war 34 Jahre hintereinander. Aber wenn ich dann mal eine Tür jeweils zugemacht habe, dann ist sie auch zugeblieben. Also diese ewigen Comebacks und früher war er schon besser. Das ist nicht so mein Ding. Und was wäre mit so einer neuen Tür, im Podcast zum Beispiel? Jahresrückblick? Ja, gut, vielleicht nicht ein Jahresrückblick, das braucht es nicht. Podcast, wenn ich jetzt sage, reizt mich, dann muss ich morgen wieder 10 Anfragen beantworten. Das wäre noch eine Idee. Ich bräuchte ein einigermaßen interessantes Gegenüber. Man neigt immer dazu, sich mit Menschen zu umgeben, die zustimmen und sagen, ja genau, und so sehe ich das auch. Und ich bräuchte jemanden, mit dem ich mich streiten kann. Ich würde mir das anhören. Oder mitstreiten. Ja. Mal sehen. Günther Jauch, Sie haben es ja gerade schon so ein bisschen angedeutet, also so historische Bezüge auf diese Radiozeit, die Sie als Kind, als Jugendlicher erlebt haben. Wir sind ja hier im RIAS Funkhaus. Jenny, ich weiß jetzt nicht, müssen wir eigentlich für die Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Nova diese Abkürzung nochmal auflösen? Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, RIAS. Das ist der Rundfunk im amerikanischen Sektor, war tatsächlich von Amerikanern kontrolliert, war im Grunde nach dem Krieg ein Umerziehungsinstrument. Und war aber eben eine freie Stimme der freien Welt. Und die haben es halt klug gemacht, ne? Die haben es vor allem mit Musik gemacht. Ja, die haben es mit Musik gemacht, aber auch Information war dann natürlich großartig und für meine Begriffe, so wie ich das gesehen habe, sehr weit weg von irgendeiner einseitigen Propaganda. Ja, aber Sie haben auch Briefe geschrieben, habe ich von Ihnen erfahren. Sie haben an den Sender Freies Berlin, auch wieder so eine historische Sache, der sozusagen öffentlich-rechtliche Westberliner Sender, Vorgänger vom heutigen RBB, an die Rocksendung, SF Beat. Ja, SF Beat habe ich hingeschrieben, weil die sich sehr verständnisvoll über die Rockerszene in Berlin geäußert hatten. Und ich hatte einige Wochen vorher mitbekommen, wie Rocker tatsächlich alles kurz und klein geschlagen hatten in einem Pfarrsaal sogar, in einem Kirchensaal, und Leute da auch verletzt hatten. Und ich hab die überhaupt nicht als harmlos empfunden und habe also als 12-, 13-Jähriger einen geharnischten Protestbrief an den SFB geschrieben und dachte, naja, der kommt da in die Ablage, und schaltete am nächsten Tag die Sendung ein. Und dann hat man sich die ganze Zeit über mit diesem Brief auseinandergesetzt, Leute eingeladen und darüber diskutiert. Das hat mir dann doch sehr imponiert. Mhm. Da hat vielleicht schon der eine oder andere gesagt, merken Sie sich den Namen Günther Jauch. Aber das klingt auch danach, als hätte es noch nicht irgendwie Hörerpost eher im dreistelligen Bereich pro Tag gegeben. Ne? Das wäre wahrscheinlich nicht leistbar gewesen. Ja, das weiß ich nicht. Wobei, der meine mal in Bezug auf die B3 Radioshow mit Thomas Gottschalk, da haben sie eine ganze Menge bekommen, ne? Weil ich merke da, als ich im Archiv war, habe ich ständig Referenzen gemerkt, dass sie da Hörerpost. Ja, die Leute haben. Sind natürlich zum Teil empört gewesen, weil das eine neue Form von Radio war, weil wir tatsächlich total frei waren, und das auch deshalb waren, weil die Privatsender so langsam aufkamen und die Bayerische Rundfunkwerbung die Werbung nicht mehr verteilen konnte wie früher, sondern sie musste sie verkaufen. Und auf einmal musste auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der Bayerische Rundfunk, zusehen, dass er an Werbegelder kommt, und das kommt man mit einer jungen Zielgruppe, und das ging tatsächlich dann in dem Moment nur mit uns. Ich gebe ihm mal ein kleines Making-of, wie was im Radio so passiert. Ich sah gerade unseren Regisseur Nikolaus Hansen, und der formte mit seinen Lippen das Wort Musik. Es ist jetzt Zeit für Musik an dieser Stelle in dieser 100 Jahre Radio-Sondersendung von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Und wir haben unsere Gäste auch gebeten, da selber mal in ihr eigenes persönliches Musikerinnern reinzugehen. Günther Jauch, Sie haben was ausgesucht. Ich habe mir ein Beispiel von Udo Lindenberg ausgesucht, das Mädchen aus Ost-Berlin, weil das gezeigt hat, wie Musik, und das war ja ganz wichtig auch, was den Osten anging, die haben ja alle im Westsender gehört, diese Sehnsucht auch nach dieser Musik, und Lindenberg hat das eben aufgenommen mit der Sehnsucht nach einem Mädchen. Das ist eine wahre Geschichte aus den 70er Jahren, das er in Ost-Berlin getroffen hat, und wo im Grunde diese Liebe daran zerbrochen ist, dass er im Grunde in der Nacht über die Friedrichstraße dann wieder ausreisen musste. Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin, und da triffst du ein ganz heißes Mädchen. So ein ganz heißes Mädchen aus Pankow, und du findest sie sehr bedeutend und sie dich auch. Dann ist es auch schon so weit. Ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid, und ihr träumt von einem Rockfestival auf dem Alexanderplatz mit den Rolling Stones und einer Band aus Moskau. Mädchen aus Ost-Berlin. Udo Lindenberg war das, ausgewählt von unserem Gast Günther Jauch, unserem Gast hier in dieser Sendung 100 Jahre Radio, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova gemeinsam. Ja, der Jauch, Sie haben das ja schon deutlich gemacht, als Kind Radio gehört, viel Radio gehört, da haben Sie unter anderem auch diese Melodie regelmäßig gehört, wie Sie uns verraten haben. Sie können auflösen, ne? Ja, das klingt nach dem klingenden Sonntagsrätsel mit Hans Rosenthal. Das ist richtig. Genau. Das Schönste ist doch eigentlich, dass es das Sonntagsrätsel immer noch gibt. Ne? Ja. Ja, es klingt zwar nicht mehr, aber irgendwie klingt es doch noch. Eine der ältesten Radiosendungen, die es gibt. Ja. Ja. Toll. Immer noch mit diesem ja, vorneweg. Das haben wir behalten, ja, ja. Was meinen Sie? Das war schwierig in manchen Jahren mit Programmreform, aber es hat überlebt. Ja. Ich weiß immer noch die Adresse, wo man die Postkarte hinschicken sollte für die Lösung. 1000 Berlin 62, Kufsteiner Straße 69. Sehr gut, da kommt jetzt wahrscheinlich sehr viel Post an. Unbestellbar zurück an Absender. Genau. Aber das ist ja gut, weil dann können wir doch vielleicht, oder? Ja, wir haben uns ein bisschen von unserem Gast hier inspirieren lassen und dachten uns, um auch noch ein bisschen Infoanteil, ne, ich komme ja schließlich vom Deutschlandfunk, in diese kleine zweistündige Sendung zu bekommen. Und weil das Quiz ja quasi auch etwas ist, was Sie beruflich machen, dachten wir, machen wir ein kleines Radioquiz zu 100 Jahre Radio und haben auch ein bisschen was vorbereitet an Fragen. Und zwar im Stile. Einer Sendung, die Sie kennen, Wer wird Millionär? Ja, ich hab gemerkt, da klingelt was bei ihm. Doch, das ist jetzt so nonverbal ist das rübergekommen. Wir haben uns Fragen überlegt und haben uns die gegenseitig nicht verraten. Also geschworen, hoch und heilig, wir drei kennen die nicht. Und vielleicht haben wir auch die gleichen, wir wissen es nicht. Das kann sehr gut sein, dass das die gleichen sind. Okay. Ja. Und los. Ich darf Ihnen jetzt hier mal so einen Zettel überreichen. Danke. Und wenn Sie mögen, können Sie oben mal die erste Frage. Das Radio in Deutschland feiert am 29. Oktober Geburtstag. Vor 100 Jahren wurde die erste Sendung ausgestrahlt. Von wo? Aus dem Deutschlandfunk auf dem Raderberg, aus der Sendestelle Königs Wusterhausen, aus dem Voxhaus am Potsdamer Platz, aus dem Funkhaus am Hans-Rosenthal-Platz. C. Achso, ich dachte, wir waren schon fertig mit Vorlesen. Ich glaube, dass es, ich meine, es wäre Königs Wusterhausen gewesen. Ah, die war gut geskribbelt. Bum, bum. Den Sound kennen Sie? Nee, aufs Glatteis geführt. Es war tatsächlich das Voxhaus. Und gut. Das weiß ich deswegen so schlaubergerisch, weil wir da auch ein 100 Jahre Radio-Quiz zu hatten hier bei uns im Deutschlandradio, wo sich jemand diese schlaue Antwort mit Königs Wusterhausen ausgedacht hat. Ja, dann danke ich mir, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Nee, weil also, die 500 Euro. Ja, genau. Ich dachte ja auch, ich meine, der liest, muss die Frage nicht beantworten. Deswegen bin ich da so vorgeprescht. Aber das war jetzt nur Probe. Das war nur Probe. Ja, aber ich habe auch eine richtig schwere. Vielleicht nehmen wir einfach mal die noch. Ja. Sie können gar nicht mehr lesen. Ne? Nee, ich kann nicht lesen. Gut, das wäre super. Das Deutsche Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe empfiehlt, ein bestimmtes Gerät für den Katastrophenfall zu Hause zu haben. Um welches Gerät handelt es sich? Ein neues Smartphone, ein WLAN-Router, ein batteriebetriebenes Radiogerät, ein Digitalradio, ein Rollator? Nein. Das ist natürlich das batteriebetriebene Radiogerät, ergänzt mittlerweile, es gibt auch welche zum Kurbeln. Mit Kurbeln, ja, oder mit Solar, habe ich gesehen. Ne? Ja. Und ich sehe gerade Mario Dubovicek, unseren CVD, der kennt sich nämlich auch. Er kommt vom Technischen Hilfswerk und ist immer unser Experte, wenn es um Katastrophen geht. Cool. Da muss ich, die Antwort ist korrekt, wenn der nickt. Ja. Das Ding ist, das mit der Batterie liegt halt daran, klar, wenn das Internet irgendwie nicht funktioniert, ne, oder auch... Wenn es keinen Strom gibt. Kein Strom, das auch. Ich meine, ansonsten würde man vielleicht in sein Smartphone gucken. Aber falls das auch nicht funktioniert, hat man ein batteriebetriebenes Radio und das würde einen warnen. Wobei ich gelesen habe, man muss 5 Minuten kurbeln, um 1 Minute Radio zu hören. Ja, ja, das muss man schon echt wollen. Also das Deutschlandradio schon verdient. Dagegen ist doch der Rundfunkbeitrag gerade zu günstig. Ich mach das fast jetzt nicht auf. An dieser Stelle dann die dritte Frage. Ich gebe meine Frage ab. Mein lieber Herr Jauch, ich grüße Sie ganz herzlich aus meinem Sessel und ich möchte nur sagen, dass Sie dies in unserem Lande nach wie vor mein absoluter Lieblingsmoderator sind und ich werde jetzt eine Frage vorlesen und Sie müssen mir sagen, was die richtige Antwort ist. Und das ist jetzt, sie kommt jetzt. Läuft das Ding? Das Ding läuft. Meine Frage ist, wann ging in Deutschland das erste Privatradio auf UKW auf Sendung? A. 1983, B. 1985, C. 1989, D. 1953. Aha. Das erste private, 53, das kann ich nicht. Also ich vermute aufgrund meiner Erfahrung, ich schwanke zwischen 83 und 85 und wage mich mal an 83. Wir haben die Auflösung. Und die Antwort ist ganz einfach. Das ist natürlich B wie Bundeskanzler Kohl. Das ist natürlich 1985. Und ich verbleibe mit lieben Grüßen, wünsche dir alles Gute, Horido, ich bin raus. So. Und Happy Birthday, liebes Radio, dein Micky Beisenherz. Tschüss. Ah, ich dachte, du warst es. Ich wusste nicht, dass der das so gut hinkriegt. Ja. Micky Beisenherz ist ein Kohl-Imitator vom Herrn. Und ich habe gedacht, wenn wir in die 80er Jahre Privatradio einsteigen und weil Sie auch gerade erzählt haben, Hauptstadtstudio Bonn, auch Geschichte mittlerweile natürlich. Ja, Helmut Kohl wird Bundeskanzler, habe ich gedacht, da müssen wir ihn noch mal bitten. Das passt doch. Ja, ich glaube, unter anderem Radio Gong war das in München. Ja, 85. Radio Charivari und Radio Xanadu. Genau. Ich habe meine Frau kennengelernt, die hat mich angeschaut, da war ich schon jahrelang beim Bayerischen Rundfunk und die hörte nie Radio und sagte zu mir, du bist doch bei Radio Xanadu. Da war 2 Jahre lang Schweigen, ehe wir wieder miteinander gesprochen haben. Aber dann ist es die große Liebe geworden. Am Ende, ja. Alles gut, ja. Ich Ich hätte noch so eine richtig schön bildungsbürgerliche Frage. Entschuldigung, so Deutschland von Kultur, es musste noch mit reinkommen. Darf ich mal? Ja, unbedingt. Ja. Wer steht Anfang der 1930er Jahre mit seiner Radiotheorie für den Gedanken, dass ein Hörfunk geschaffen werden soll, der nicht nur sendet, sondern auch empfängt und die Hörer sollen sich bei Bedarf in Sender verwandeln können? A. Thomas Mann, B. Heinrich Mann, C. Bertolt Brecht oder D. Antonio Gramsci? Bertolt Brecht. Letzteren kenne ich nicht und ich traue es, also Stichwort Verfremdungseffekt etc., trau ich's Bertolt Brecht als ersten. So die Mannbrüder haben zwar das Radio genutzt, vor allen Dingen Thomas Mann ja mit seinen legendären Ansprachen damals aus Amerika während der Nazizeit, aber das klingt nach Bertolt Brecht. Das war jetzt so leidenschaftlich vorgetragene Argumentation, also, da gehe ich mit Herrn Jauch. Auf jeden Fall, also Jenny Gärtner hat sofort reingerufen. Ja, Günther Jauch hat es rationalisiert. Sarah Zerback hat sich einfach dem Wind angeschlossen, wie er weht so hier. So bin ich. Wir haben uns alle vorbereitet. Das ist richtig, werde ich mich immer dran erinnern. Ich war da mal beim Deutschlandfunk und da habe ich was rationalisiert, was die da gemacht haben. Ja. Noch mehr, noch eine Meta-Ebene. Wobei rationalisiert hört sich schon wieder an, als wenn wir hier den Hausmeister rausgeworfen hätten. Ich glaube, wir werfen jetzt Günther Jauch raus. Ne? Oh ja, ist es schon soweit. Schade ist es. Aber wer hat an der Uhr gedreht? Ich würde sagen, Günther Jauch, bleiben Sie so lange Sie mögen. Hier passieren noch tolle Sachen zu 100 Jahre Radio. Aber das war schon auf jeden Fall ein ganz toller Auftakt mit Ihnen. Günther Jauch, herzlichen Dank. Dankeschön. Ich freue mich und wünsche noch weiter gutes Gelingen heute. Ihr hört hier alle Sender gemeinsam, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Nova. Wir feiern quasi 100 Jahre Radio und ich klaue mir jetzt ein Zitat von der Band, die ihr gleich hören werdet. Und zwar die Leidenschaft des Kompromisses. Ich habe mich gefragt, ob das hier heute Morgen auch die Leidenschaft des Kompromisses ist. Dieser Satz kommt aber von Edna aus Dresden. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Demian und Ines, ihr seid zugeschaltet aus Dresden. Hi. Hallo. Hallo, sehr, sehr schön, euch zu hören. Wie sieht denn das eigentlich bei euch aus? Habt ihr früher auch so ganz klassisch Radio gehört und dann irgendwie, bevor es noch Shazam gab und so, auch die Songtitel, die euch interessiert haben, dass ihr die dann irgendwie aufgeschrieben habt oder so? Wie habt ihr das gemacht? Wir müssen mal gucken, wie wir das jetzt machen, weil wir sind ja jetzt an verschiedenen Orten und Demian und ich können uns nicht angucken, um zu checken, wer jetzt antworten kann. Aber als allererstes mal so, alles Liebe zum Geburtstag. Oh, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön. Ja. Ist ja ein bisschen ähnlich wie bei uns. Wir versuchen auch, uns nicht ins Wort zu fallen. Aber wir ja gut, aber ihr seht euch. Wir sehen uns. Wir stehen alle in einem Studio. Das ist der Vorteil. Genau, aber Ines, du darfst gerne anfangen. Dann machen wir es doch einfach okay, so. Ich spreche euch an. So an. Also ich war manchmal sehr, sehr ungeduldig, weil nicht immer wird im Radio gesagt, wer gerade der Artist war oder die Artist. So, und manchmal, wenn man zu spät reingeschaltet hat, dann haben die das vorher vielleicht schon gesagt. Und das war dann immer so sehr spannend. Also ich habe es natürlich immer aufgeschrieben, wenn ich es mitbekommen habe, aber es war auch ganz oft so, dass ich so dachte, Mann, jetzt habe ich das verpasst, zu wissen, wer das ist. Ja, total. Und Demian, bei dir? Ja, ich bin ja ein kleines bisschen älter als Ines auch. Also zu der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da gab es noch Radios, die dann auch Kassetten mit drin hatten. Und dann hab ich noch du hast gerade einen sehr lustigen Sound, Demian. Du bist, ja, Demian klingt hochgepitcht. Ja, hochgepitcht, hin und her. Macht man das so in der Musik heute? Ja, genau, das ist, glaube ich, Absicht bei euch. Ne? Ihr baut ja gerne auch solche Sachen. Ja, das ist Nee, das Song beginnt ja. Früher einmal das Stimmbruch, ne? Ja. Die Frage ist, ob ihr mich trotzdem hören könnt mit dem Autotune. Ein bisschen schlecht, aber ich würde einfach Ines die weiteren Fragen stellen, wenn das für dich okay ist. Ja, sehr gut. Es ist ja tatsächlich so, wenn man heute darüber nachdenkt, wie die Musik ins Radio kommt, dann gibt es verschiedene Wege. Zum Beispiel über TikTok. Irgendwie ein Song wird wieder total aktuell, absoluter viraler Hit und am Ende landet er dann auch wieder im Radio. Früher war das natürlich ganz anders, irgendwie heute auch über Serien oder sowas. Wie ist das, wie wichtig ist das für euch auch als Act überhaupt noch im Radio stattzufinden? Oh, total. Also, weil ich meine, Radio hört man trotzdem meistens im Auto. Also ich höre vor allem Radio im Auto. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die halt pendeln und denen würde ich jetzt auch mal erstmal einfach vorwerfen, dass die auch erstmal das Radio anschalten und da ihre Lieblingssender haben, beziehungsweise Deutschlandfunk. Das ist ja das Coole, euch kann man ja überall hören, ne? Das ist ja bei anderen Radiosendern eben nicht so. Also und das heißt, Pendler HörerInnen hören eigentlich viel Radio und deshalb finde ich das total wichtig. Und ich mag das Radioformat nach wie vor immer noch sehr gerne und könnte mir eine Welt ohne Radio auch nicht vorstellen. Deshalb ist mir das total wichtig, dass unsere Musik da auch stattfindet. Darf ich mal kurz was einwerfen? Wunderbares Zitat vom großartigen Roger Willensen, viel zu früh gestorben, der gesagt hat, es wird so lange Radio geben, wie es langweilige Tätigkeiten wie Bügeln und Autofahren gibt. Das stimmt. Ja. Okay, das ist natürlich sehr witzig. Aber wie ist es, ihr habt ja beide Musik studiert, habt euch in Dresden auch an der Musikhochschule kennengelernt. Lernt man sowas da im Studium, also auch Songs schreiben fürs Radio? Also gibt es da irgendwie so Tipps, worauf man da achten sollte? Nein, das gibt es dort nicht. Also wir haben halt Jazzmusik studiert und da war Authentizität und Kunst und Freigeist stand da irgendwie vor allem an erster Stelle. Mhm. Und wenn man jetzt Pop studieren würde, würde ich sagen, da kommt es zum Beispiel, da sind so Sachen eher irgendwie Thema. Aber im Jazzstudium geht es wirklich um Handwerk und um Kunst und diese ganzen TikTok-Sachen. Ich glaube, das lehrt einen einfach die Zeit und die Umstände. Und dann kann man halt selber überlegen, möchte man das? Möchte man sich darauf einlassen? Möchte man irgendwie Songs machen, die früher waren bei den Beatles irgendwie 3 Minuten 33 so das Ding von irgendwelchen Sachen, die dann im Radio gespielt werden können. Und heute ist es, glaube ich, 2 Minuten irgendwas oder so. Ja, total, ne? Hat sich mega verkürzt. Einfach unsere Aufmerksamkeitsspanne ist viel geringer geworden, oder? Was hast du gerade gesagt? Die Aufmerksamkeitsspanne sollte ein Dora-Scherz sein. Ja, genau, also die ist auf jeden Fall kürzer geworden von der Gesellschaft, von mir, keine Ahnung, von euch. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Bei uns ist sie gerade sehr kurz, hast du gemerkt. Doch, ja. Dir hören wir sehr gespannt zu. Nee, aber weißt du, was ich ja interessant finde? Dass es halt einfach eine Entwicklung ist, die man feststellt. Also wenn ich zum Beispiel eine Radiosendung habe, dann merke ich einfach am Ende der Sendung so, oh Gott, ich brauche vielleicht noch einen Song, weil die Songs wirklich immer kürzer werden und wenn wir neue Songs spielen. Aber von dir würde ich gerne wissen, du bist ja zum Beispiel auch mit diesem Song hier rauf und runter überall gelaufen. Alle mal schwarz, ich sehe die Zukunft pink. Wenn du mich fragst, wird alles gut, mein Kind. Mach dein Ding auf. Aber such keinen Sinn und was nicht. Ja. Da bist du ja der Feature-Gast hier an dieser Stelle mit Peter Fox gemeinsam. Zukunft Pink, wie ist das, wenn man diesen Song einfach ständig überall im Radio hört? Ja, lustig. Ich finde ihn übrigens auch super. Sprechen. Ja, ist er auch. Toller Song. Ja, geil, das freut mich. Dankeschön. Ja, es ist witzig, aber ich glaube, der ist zum Beispiel relativ lang, ne? Dafür. Das stimmt, wenn wir bei der Länge sind, da hast du für die heutige Zeit, so, ich glaube, der geht fast 4 Minuten oder so, aber es gibt halt auch das coole Intro und so und das coole Outro. Aber die eigene Musik im Radio zu hören, ist das was Besonderes für dich? Ja, total. Und ich freue mich auch jedes Mal, wenn Freunde oder Familie oder so mich anrufen und meinen so, ja, Kat, du bist das und das ist gerade im Radio gelaufen. Und das ist immer irgendwie, das ist irgendwie schön. Wir feiern ja heute 100 Jahre Radio und ihr habt ja schon fleißig gratuliert. Gibt es irgendwas, was du dem Radio jetzt schenken würdest? Also wenn du eingeladen wärst auf die Party und das Radio würde irgendwie da sein, was würdest du mitbringen? Ich stehe gerade vor McDonald's. Eine gehäkelte Decke oder ich weiß nicht. Ich habe nämlich gerade so gedacht, ihr fragt so, was würdet ihr mir wünschen? Habe ich gesagt, also dass es euch auf jeden Fall noch weitere 100 Jahre gibt. Und dann habt ihr aber was anderes gefragt. Dann habe ich so, okay, was schenke ich euch? Was würdest du mitbringen? Ja, ich wollte es dir nicht so leicht machen, natürlich. Ja, was bringe ich euch mit? Ich glaube, eine Pflanze. Eine Pflanze. Die kann man immer gebrauchen. Eine Pflegeleistung. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden eine Fall. Richtig schöne Pflanze, die sehr, aber sehr auch schön. Irgendwann auch blüht und so. Fantastisch. Wir hören jetzt auf jeden Fall einen Song von euch, nämlich Smile. Ihr wart ja auch bei uns im Kammermusiksaal in Köln. Da habt ihr diesen Song nämlich eingespielt live und habt auch ein Konzert gegeben. Und einen kleinen Ausschnitt davon, den gibt's jetzt. I'm tough, tough, proud of time, bona fide dying, but I'm sleepless in the night. Why? You make me smile, you take the cold and give me fire. Hi, take me farther, lend me your love. I like my eyes in the rain, I can't get enough. I'm tough, tough, proud of time, bona fide dumb, but I'm sleepless in the night. Oh. Und wir feiern noch weiter bis um 12 hier zusammen 100 Jahre Radio. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, alle zusammen mit Radiostimmen aus allen möglichen Richtungen. Fast hätte ich gesagt mit Radiogesichtern, aber genau, das auch vielleicht. Schauen Sie mal auf Instagram vorbei. Ja. Und lassen hier noch so ein paar Highlights Revue passieren. Und uns auch ein bisschen in die eigenen Karten schauen. Auf jeden Fall. Das bekommt jetzt so ein bisschen Werkstattcharakter. Genau, wir, auch, wir ne? kommen jetzt, ich würde sagen, zu einem der wichtigsten Teile des Radios. Und das sind mal ausnahmsweise nicht wir Moderatoren und Moderatoren, die man hört, sondern wir kommen zur Technik. Hallo Frankfurt. Ja, ich habe denen jetzt Bescheid gesagt, die hatten da was nicht gedrückt. Ne? Ja, ist okay. Hallo Baden-Baden. Hallo Baden-Baden. Was ist denn, Kinder? Baden-Baden. Herrgott Sakrament, nun meldet euch doch mal. Tja, das sind so Radiorealitäten, ja, wie sie ein Gast, den wir jetzt hier begrüßen können, regelmäßig erlebt hat in einer langen Rundfunkkarriere. Tina Emmerling aus unserer Disposition hier heute. Herzlich willkommen in dieser Runde. Dispo muss man schon mal erstmal erklären. Das sind die, die die Leitung bestellen und sagen. Unter anderem, ne? Also Disposition ist jetzt Studiodisposition, was ich mache, und die Leitungsbestellungen eingeben. Aber das mache ich natürlich nicht alleine. Da gibt es noch den Programm Support, die Leitungen, wo ihr die bestellt und die dann sich darum kümmert, dass die Session-Links oder die ARD-Studios oder Baden-Baden. Alles mögliche. Okay. Aber der Albtraum. Aber ich habe eben auch jahrzehntelang in der Technik gearbeitet. Ne? Genau, und ich kann das mal konkret benennen. 1981 angefangen als Auszubildende. Da würde ich jetzt gerne mal nochmal drauf einsteigen. Günter Jauch sprach vom KW, ja? Königs Wusterhausen. Oder nicht Günter Jauch sprach, ich habe die Frage gestellt, ne? Königs Wusterhausen. Und er hatte das Lied sich gewünscht, Mädchen aus Ost-Berlin. Hier ist es. Voilà. Hallo, herzlich willkommen. Genau, ne? Und in Königs Wusterhausen war tatsächlich der Lehrbetrieb, der theoretische Lehrbetrieb. Ne? 81, ich war nicht die erste, vor mir waren natürlich noch viele andere, logisch. Und genau, da war die Theorie in Königs Wusterhausen. Also wir sind da 2 Jahre lang hingetappert immer. Deutsche Post, Post. Ost-DDR, Ausbildung zur, ich sehe das jetzt hier gerade nochmal auf meinem Zettel, Facharbeiter für Nachrichtentechnik, Spezialisierungsgebiet tontechnische Anlagen. Ja. Und damit bist du auch ein Stück weit deutsch-deutsche Radiogeschichte. Hätte ich jetzt steht. Auswendig gewusst, brauche ich keinen Zettel, um das zu sagen. Ja, genau. Also als die Wende war, bin ich 25 gewesen, habe das live miterlebt sozusagen alles, wie die Mauer gefallen ist. Und muss man wirklich nochmal extra dazu sagen, an der Bornholmer Straße ich habe in der Bornholmer Straße gewohnt, also an der Bösebrücke, richtig, da wo es aufging. Ne? Genau, wo sie aufging und wo ich dann nachts raus bin und mit meinem damaligen Freund bis zur Grenze hoch bin. Und wir sind nicht rübergegangen, sicherheitshalber, weil man wusste ja nicht, was in der Nacht passiert. Wir sind dann wieder abends zurückgegangen, weil das Baby oben im Bett schlief noch. Das konnte man so lange nicht alleine lassen. Naja, also. Aber du hast uns, also das ist Radiogeschichte, du hast uns Radiogeschichte mitgebracht und die ist, ich weiß nicht, wie viele Kilo schwer die ist, genau. Echt schwer. Hier wurde extra eine Tonbandmaschine aufgestellt, eine Telefunken-Tonbandmaschine. Und ich habe ich hole mir mal das Mikrofon hier ran. Ich habe mir Bänder besorgt, um das mal hier, und ich habe meine Schere, die sich da Pink Lady nennt, die leider keiner sehen kann. Sie ist wirklich pink. Ja. Mitgebracht. Ist das wichtig? Ja, das ist sehr wichtig, weil wir haben damals, also später, als wir dann zum anderen Radio kamen, bei dem ich jetzt auch bin, da gab es Scheren an der Bandmaschine. Wir hatten damals keine Scheren, wir mussten das mit der Schere machen. Abgesehen davon konnte man mit der Schere noch ein bisschen mehr machen, schräger, Schwalbenschwänze schneiden, so dass es ein bisschen wie eine Blende klingt. Pass mal auf, ich habe hier einfach mal ein Band. Ich habe hier einfach mal hier so ein Band. Ich mache mal hier richtig Krach, damit man das auch hört. Live-Reportage. Klapp. Ich habe vorhin noch mal probiert. Ich habe festgestellt, es ist wie Fahrradfahren. Band auflegen. Geht halt. Ich könnte es jedenfalls nicht. Nee, ist ja auch nicht. Ja, schau mal, du bist ja auch noch jünger. Haben wir verpasst, ne? Haben wir verpasst. Aber es sieht also auch aufregend aus. Tina Emmerling legt jetzt gerade ein Tonband auf. Und zwar ungefähr dreimal so groß wie so eine handelsübliche Kassette, die wir in den 80ern noch hatten. Hört mal, und ich spule jetzt mal hier vor. Das hört ihr? Ja. Ja, das ist nämlich das Tonband, was jetzt am Tonkopf lang rauscht. Und ich spule vor. Und da ist ein bisschen was drauf, was jetzt nicht DJ wichtig Tina. Ist. Naja, ist ein bisschen, wie viel... Ich habe mir nämlich ein kleines Fähnchen gemacht. Das hat man früher auch so gemacht. Ein Fähnchen? Ja, ein Fähnchen, damit ich hier genau einstelle. Also so eine Markierung. Und jetzt hier eine Markierung. Genau, das ist ein Fähnchen. Das ist Hinterklebeband, nennt sich das. Aha. Ich bin so alt, wenn ich das mal ganz kurz als Anekdote einwerfen kann. Ich habe mit Kolleginnen gearbeitet, die haben noch mit Flüssigkleber gearbeitet. Ach so. Das heißt, sie haben die Bänder übereinander kleben müssen. Wir haben sie nur durchgeschnitten und mussten sie dann wieder ordentlich aneinander. So, und dann wäre jetzt hier zerschnitten, was man nicht hört. Also, genau, Tina Melling hat jetzt wirklich das Band durchgeschnitten. Genau, da wurde hier so dran rumgezerrt. Und im Zweifelsfall, das hört man jetzt wahrscheinlich nicht, wurde auch drauf rumgetrampelt. Warum hat mir man gefällt das, mir gefällt das. Da musste man die Stelle suchen, die man zum Schneiden braucht. Wir schneiden jetzt alle digital, ne? Ja. Und da sieht man das ja gerne auch schon. Und, aber warum das Trampeln? Das lag einfach da. Ach so, das war gut. Das war einfach so viel Restband, was übrig war. Das lag einfach da. Im Zweifelsfall lag da aber unter meinem Fuß auch was ich vielleicht noch gebraucht hätte. Einfach wie beim Friseur, wenn die Haare dann runterfallen. So genau, so ist es. Ne? Ja, Haare schneidet man dann oder klebt man nicht wieder zusammen. Nee. So, das war die kurze Tonbanddemonstration. Toll, dass wir das mal sehen durften. Tina Emmerling, und ganz, ihr hören. Ja, ganz herzlichen Dank. Also vielleicht noch mal ganz kurz, es gibt ja auch so super Begriffe, ne? Schnürsenkel. Das hat man Schnürsenkel genannt, das Band. Bobby? Bobby ist das, was Bandwickelkern, ja. Mhm. Das ist das, wo das Band drauf ist. Ne? Ja. Bobby, so, da gab es auch einen Katastrophen-Bobby übrigens. Wenn nämlich das Band ganz groß und alt war, war es durchaus möglich, dass es mal runtergefallen ist. Und dann war der Bobby draußen und dann musste man das so dazwischen und mit Ärmchen auseinander, kann man schwer erklären. Das hat es dann fixiert quasi, genau, ne? Dass das nicht da rauskommt. Immer gut, einen Katastrophen-Bobby zu haben. Genau. Und das ist übrigens ein Begriff, der hat sich gehalten vom Bobby-Drücken, sagen wir immer noch, wenn man irgendwie etwas nicht mehr braucht, irgendeine Aufnahme, was auch immer. Ja, oder wenn man den Kollegen drücken will. Genau, der Bobby. Ja, und das ist jetzt das Schlimme am Radio, meine schlimme Überleitung an dieser Stelle. Tina Emmerling, wir drücken dich jetzt vom Bobby. Tontechnikerin und eine dieser vielen wunderbaren Kräfte im Hause, die man nicht hört im Radio, aber ohne die nichts geht. Wir sagen Dankeschön für das Gespräch und für die Vorführung. Gerne. 100 Jahre Radio. 100 Jahre Radio. Mit Jenny Gärtner von Deutschlandfunk Nova. Und mit Corbinian Frenzel vom Deutschlandfunk Kultur. Und Sarah Zerback ist auch da vom Deutschlandfunk. Hallo. Herzlich willkommen zur zweiten Stunde Sondersendung. Ja. Und die erste hat schon mal ganz gut geklappt. Würde ich sagen. Ne? Die sollte jetzt auf jeden Fall mit Selbstlob weitergehen. Das ist auch ein gutes Konzept. Wobei man muss ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja häufig im Radioleben Momente, die im ganz Schlimmen hängen bleiben oder auch im ganz Guten. Total. Jenny? Also was mal technisch schlimm war, war wirklich, dass alle Bildschirme waren schwarz. Es funktionierte nichts mehr und ich musste dann einfach komplett alles improvisieren. Also es ist ja schon ganz nett, wenn man irgendwo was stehen hat. Das ging gar nicht. Und sehr bedrückend war auf jeden Fall, dass ich gesendet habe und dann der ganze Krieg in der Ukraine losgegangen ist. Und das war schon krass, muss ich sagen. Ja, also aus beiden Kategorien kann ich auch was beisteuern. Also einmal irgendwie, ich glaube, es waren 12 Sekunden kein Mikro bekommen. Fühlte sich an wie 30, war auch meine erste 18:10, gerade frisch beim Deutschlandfunk, da dachten natürlich alle, sag mal, hast du die Zähne nicht auseinandergekriegt? Ja, ich hatte kein Mikro. Das weiß ich noch. Radiosprech, Sarah, ne? Die 18:10 im Deutschlandfunk, Informationen am Abend. Ne? Ja, aber unsere Hardcore-Hörer kennen die auch unter 18:10. Nee, stimmt, genau, aber kann man nochmal übersetzen. Ja, und ansonsten natürlich so als Macherin bleibt was besonders hängen, was natürlich auch mit menschlichen Begegnungen zu tun hat oder manchmal auch mit Tragödien. Also ich durfte hin und wieder mal im ARD-Studio Rom vertreten und dann war da einfach Erdbeben. Mhm. 2017 war das und das passiert ja ganz schnell. Du wirst angerufen, kannst du verstärken und dann gehen da auch die Wege relativ fix und ein paar Stunden später bist du im Mietwagen irgendwo umgeben von Trümmern und von Leid und das macht schon auch was mit einem und das bleibt dann auch so hängen, finde ich, ne? Also ja gut, wie kommen wir da jetzt wieder raus? Ja, ich hab auch gerade, ich könnte jetzt auch sozusagen mit einsteigen in diese Krisenerfahrung, weil da gab es echt eine Menge. Aber immer zum Ausgleich erzähle ich Ihnen und euch was anderes. Als ich noch Nachrichten gemacht habe hier im Deutschlandfunk Kultur, habe ich kurz bevor sie losging mit dem geschätzten Moderatorenkollegen Dieter Kassel gequatscht und fragte, was hast du heute? Ich sagte, ja, ach, dieser georgische Präsident mit dem schwierigen Namen. Und dann gab er mir einen Aussprachetipp. Wir redeten weiter, ich hatte schon vergessen. Dann lief der Nachrichtenjingle und ich sagte die erste Schlagzeile: Georgien, Präsident Sackarsch-Willi. Und hatte dann mein Susanne. Schön, dass du es jetzt nochmal sagst. Susanne Daubner-Moment, dass ich nämlich 5 Minuten echt mich nicht halten konnte. Oh no, der Lachkrampf. So, Aber ist auch sympathisch. Jetzt haben wir das Ihnen erzählt, meine Damen und Herren. Euch, liebe Hörerin von Nova. Ja, und wir haben es auch Kevin Kühnert erzählt, SPD-Generalsekretär, der uns hier beehrt in unserer kleinen 100 Jahre Radio-Jubiläumsshow. Herzlich willkommen. Moin, ja, vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Ja, sehr gerne. Ja, klasse. Noch ein viertes Mikrofon. Ne? Ja. Kriegen wir jongliert, auch in der nächsten Stunde noch. Schön, dass Sie da sind. Gibt es denn auch einen Radiomoment, der Ihnen jetzt vielleicht persönlich direkt einfällt? Ja, ich bin ja großer Fußballfan und insofern, ich höre bis heute gerne Fußball-Bundesliga über die 15:30-Konferenz am Samstag. Und ich habe noch sehr genau in Erinnerung, wie ich 2001 das Saisonfinale, die berühmte Fastmeisterschaft von Schalke, über die viele traurig waren und ich sehr glücklich, weil ich glühender Bayern-Anhänger zur damaligen Zeit war, wie ich die am Radio mitgehört habe, wie Patrick Andersson in der Nachspielzeit einen indirekten Freistoß reingekloppt hat. Und jetzt nicht mehr Bayern-Fan? Man wollte auch gerade sagen. Verein gewechselt, ist ja ungewöhnlich. Nicht mehr glühend. Das ist wie so wie SPD-Mitglied sein. Ne? Irgendwann wird es ein bisschen weniger. Das wird immer glühender. Da wechselt man auch nicht die Partei. So sieht es nämlich aus. Alles klar. Live 2 Stunden, wir feiern 100 Jahre Radio. Alle da, wir auch. Und Kevin Kühnert ist da, SPD-Generalsekretär, ehemaliger JUSO-Vorsitzender und auch direkt gewählter Bundestagsabgeordneter, Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg. Es ist ein Heimspiel hier, ne? Ja, absolut. Da fiel es mir dann auch leicht, die Anfrage zuzusagen. Dachte ich, komm, das musst du auf jeden Fall machen. Ach Mensch, haben wir ein Glück. Was gibt's denn bei Ihnen morgens eigentlich zum Frühstück? Gibt's da Zeitungen? Gibt's da einen Podcast? Gibt's Radio? Was läuft da bei Ihnen? Ich bin morgens Podcast-Hörer tatsächlich, ne? Also die Podcast-Angebote zum Tag von Zeit und auch vom Spiegel, die höre ich morgens beim Zähneputzen oder beim Duschen, läuft das nebenbei mit und auf dem Weg dann Richtung Büro ist es, ohne mich jetzt einzuschleiben, aber ist es dann eben Deutschlandfunk auch. Ja. Ich dachte schon, ich muss jetzt noch nach irgendeinem Produkt aus dem Hause fragen. Ja. Keine Sorge. Gab es denn so einen Haus- und Hofsender zu Hause? Also was haben Ihre Eltern im Küchenradio laufen lassen? Unter der Woche hat der Tag nicht so sehr mit in der Küche begonnen, da sind wir alle sehr spartanisch immer gewesen. Mein Vater ist Radio 1 Hörer, soweit ich weiß auch bis heute. Meine Mutter eher musikorientiert, also ist dann eher ein privater gewesen. Bei mir war es dann lange Zeit Inforadio, solange ich eher auf Landesebene unterwegs gewesen bin und naja, jetzt halt einmal die Etage höher. Und sitzen Sie dann, wir müssen uns das vorstellen, manchmal auch in der Bundestagskantine und sagen so, Mensch, sag mal, habt ihr heute Morgen Deutschlandfunk gehört, wie der oder die sich da wieder, ist das so Thema? Ja, also man muss das ja wirklich mal sagen, im politischen Berlin ist es so, dass die großen Interviews, die ja dann auch 7, 8, 9 Minuten gerne mal morgens sind im Deutschlandfunk, das wird schon gehört und auch besprochen. Also das ist ein ganz zentrales Format. Ich würde sagen, auf Augenhöhe mit dem, was bei dem jeweiligen Morgenmagazin ARD oder ZDF in den Interviews gesagt wird. Das sind so die 2 Primärquellen, aus denen immer ganz viele Schnipsel kommen, die den Tag dann bestimmen und so ein bisschen die Richtung vorgeben. Wir haben, um aus dem Nähkästchen zu plaudern, wir haben in der SPD immer so eine, bei mir im Willy-Brandt-Haus in der Parteizentrale, so eine 9 Uhr Morgenlage, wo jemand einen Nachrichtenüberblick gibt und dann sieht man ja, worauf rekurrieren die Kolleginnen und Kollegen und die Morgeninterviews beim Deutschlandfunk sind ganz häufig mit dabei. Ich wollte gerade fragen, wer fragt härter, Fernsehen oder Radio, oder ist das einfach auch eine Typenfrage? Das ist eine Typenfrage. Fernsehen ist dann halt schneller. Also so ARD-Morgenmagazin hat man dann so smarte 4 Minuten, wenn es gut läuft 4 Minuten 30. Das ist schon echt knapp, um eine Botschaft zu setzen. Wohingegen 8 oder 9 Minuten im Radio natürlich dazu geeignet sind, auch mal ein bisschen ausführlicher zu antworten, einen Gedanken zu entwickeln. Also man muss dann auch mal schauen, was ist meine Botschaft und in welches Format passt es besser rein. Ja, wollte ich gerade fragen. Ist das dann manchmal auch so Teil der Entscheidungsfindung, ob ich sage, okay, vielleicht heute lieber nur 30 Sekunden Statement auch mal in der Tagesschau oder lasse ich mich wirklich 10 Minuten relativ kritisch befragen? So? Klar, ist immer die Frage, ist man gerade in der Offensive oder in der Defensive? Also will ich einen Punkt setzen, dann nehme ich natürlich gerne mehr Zeit mit. Muss ich was abräumen oder zurückweisen, dann will ich natürlich das weniger nachfragen. Und wir fragen Sie natürlich eigentlich immer in den Situationen an, wo Sie in der Defensive sind, ne? Das habe ich auch die letzten Jahre so kennengelernt. Und wie ist das Interesse immer groß, wenn man in der Defensive ist. Kevin Kühnert, was hat die SPD wieder Tolles gemacht? So beginnt eigentlich nie ein Interview bei uns. Nee. Können wir gerne mal machen. Ja. Aber was mich noch brennend interessiert, ist natürlich, in was für einer Interviewsituation wir Sie dann anrufen. Weil das ist ja meistens so, der Deutschlandfunk, der sitzt in Köln und wir haben die GesprächspartnerInnen also meistens am Telefon. Sitzen Sie dann am Küchentisch oder schon im Anzug oder mit irgendwie Kompetenzjackett übergeworfen am Schreibtisch? Oder Im Bett? Oder das sind jetzt die knallharten Fragen. Ja, interessiert mich. Also im Anzug sitze ich nie da, das hat aber was mit den fehlenden Anzügen bei mir zu tun. Tatsächlich ist es mittlerweile so, dass ich fürs erste Interview, egal wie früh es ist, immer schon im Büro sein möchte. Mhm. Also ich möchte diese Trennung haben, ich möchte das nicht zu Hause aus der Küche machen, sondern ich brauche dann wirklich dieses Setting zu wissen, ich bin jetzt in der Arbeitsumgebung und jetzt startet auch der Tag. Zu meinen Juso-Zeiten war das zum Teil noch anders. Ich erinnere mich noch an den Juso-Bundeskongress 2017, wo ich gewählt worden bin als Bundesvorsitzender. Und dann sollte ich irgendwie am Sonntagmorgen noch irgendeinem Nachrichtensender eines Landesformats ein Interview geben und habe dann nach dem Rausch, den die Juso-Party am Samstagabend mit sich gebracht hat, auch Hölle verpennt und das muss wollte ich nicht nochmal erleben. Ja, ja, nee, verstehe ich. Aber der Hintergrund meiner Frage war natürlich, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert von den Hörenden, aber wir hatten mal Jean-Claude Juncker, der hat tatsächlich mit Mario Dubovicek, der winkt hier gerade in der Regie schon wieder, jetzt bringe ich ihn schon wieder in die Sendung, der hat das Interview geführt mit Schlafanzug auf der Bettkante und hat das auch offengelegt, hat das wirklich erzählt. Das sind dann mal so kleine Einblicke, die kriegst du auch nicht mehr aus dem Kopf raus. Ne? Das ist wahr, ja. Jetzt weiß ich nicht, wir redeten ja gerade über die unangenehme Situation. Ich muss ihn jetzt mal zitieren, einen ehemaligen SPD-Kanzler, nämlich Gerhard Schröder, der gesagt hat, ich regiere mit Bildbams, also Bild am Sonntag und Glotze, Bildbams und Glotze. Wie würden Sie das denn heute beschreiben, also auch aus einer politischen Perspektive, als aktiver, führender Politiker? Wie stellt sich das heute dar für Sie, die Medienwelt? Klassische Medien, sowas wie das Radio, was wir feiern, versus eben auch soziale Medien, Podcast-Angebote von vielen Privaten ja auch. Ja, es ist komplizierter und vielschichtiger geworden. Also man kann das nicht mehr auf 2, 3 Formate runterbrechen. Wichtig ist, wo speist man überhaupt etwas ein in den Prozess? Ne? Also man ist ja nicht in jedem Format, wo man auftaucht, organisch drin, dass man da in einer Live-Situation was spricht, sondern die Frage ist, wo werfe ich die Botschaften ab, die mir wichtig sind und wie sorge ich dafür, dass sie sich dann weiter verteilen? Und das ist das, was ich vorhin meinte, wenn man eben den Tag morgens und sei es um 6.30 Uhr beim Deutschlandfunk mit dem Interview beginnt, dann setzt man den Ton für den Tag und dann wird das woanders aufgegriffen, dann sehe ich mich selber auf irgendwelchen Bahnhofscreens, wo Zitate mit drauf sind, dann bin ich 2 Stunden später irgendwie bei spiegel.de oder so mit drauf. Das heißt, da vertrauen wir dann auch ein bisschen darauf, dass die Mechanismen von Tickermeldungen und ähnlichem auch funktionieren. Gibt es denn auch Sender oder vielleicht auch Moderatorinnen und Moderatoren, wo Sie sagen, nö, das mache ich nicht? Also wenn, dann würde ich das jetzt natürlich nicht sagen. Wir machen die Liste. Also die Liste ist lang. Hier kommt sie. Nee, also das ist ja Arbeit. Ja, also ich mache das ja jetzt nicht nur aus Jux und Dollerei und daher sind wir jetzt nicht in der Position, uns auszusuchen, mit wem wir gerne morgens mal ein paar Minuten sprechen würden, sondern man hat es zu nehmen, wie es kommt. Ich will aber nicht ausschließen, dass es auch manche Kolleginnen und Kollegen gibt, die sich den Luxus rausnehmen, zu sagen, mit der oder mit dem, da möchte ich jetzt nicht sprechen. Wir haben ja manchmal den Eindruck, dass wenn wir Politikerinnen und Politiker Fragen stellen, dass die gar nicht auf unsere Fragen antworten. Jetzt haben Sie mal die Chance, Sie dürfen es auch mal andersrum sagen. Haben Sie auch manchmal das Gefühl, dass Journalistinnen und Journalisten gar nicht richtig zuhören? Naja, auf beiden Seiten wird sich natürlich vorher ein bisschen auch ein Zettel gemacht und aufgeschrieben. Ist ja einfach professionell, sich vorzubereiten. Was will ich wissen? Was will ich senden? Mir ist daran gelegen, dass trotzdem noch ein Gespräch dabei entsteht, dass man aufeinander eingeht, dass etwas Überraschendes einen dann auch mal aus dem Konzept bringt und man sagt, im Moment, dem Gedanken, dem gehe ich jetzt nach. Aber ich will schon auch sagen, gerade dieses Tickerwesen, also diese Vertickerung von Aussagen und Nachrichten, sorgt bei vielen in meiner Zunft einfach dafür, dass anders gesprochen wird, als man das so im Alltag machen würde, weil wir halt sehr darauf bedacht sind zu überlegen, was will ich nicht, was getickert wird und das sage ich dann auch nicht und was will ich, dass getickert wird und den Satz schreibe ich mir am besten vorher auf und ob er nun passt oder nicht, den sende ich dann auch und dadurch klingt das manchmal ein bisschen zombiehaft, wenn wir da morgens miteinander reden. Hat das dazu geführt, auch vielleicht die Schnelligkeit der Entwicklung in den Medien, dass Politiker und Politikerinnen früher mutiger waren und jetzt eher vorsichtig sind in ihren Statements und Aussagen? Es geht halt alles wahnsinnig schnell. Also man hat wenig Zeit nachzudenken. Ne? Wenn man ein paar Jahrzehnte zurückguckt, dann war es eben so, die Nation saß zweimal am Tag am Lagerfeuer, einmal abends, wenn die Fernsehnachrichten von nahezu allen geguckt wurden und morgens, wenn nahezu alle eine Tageszeitung aus dem Briefkasten geholt haben. Das und wenn Günther Fälle. Jauch moderiert hat, Entschuldigung, aber das, das muss stimmt. ich Ihnen zitieren, das hat er uns vor einer Stunde erzählt, ja, ein Straßenfeger. Ja. Mhm. Absolut. Ne? Und bis dahin, also bis man dann dafür seine Statements abgegeben hat, konnte man sich nochmal einen Gedanken machen. Jetzt ist es halt häufig so, Dinge passieren, wir sehen das ja auf unseren Smartphones alle jeden Tag, die Push-Meldungen rauschen nur so rein. Und entweder man hat schnell eine steile These oder eine Aussage dazu oder die Karawane zieht halt weiter und man wird dazu auch nichts mehr beitragen können. Und es erfordert viel Disziplin, gerade in der Politik dann auch an manchen Stellen einfach zu sagen, ich habe jetzt gerade nichts Substanzielles beizutragen, ich lasse die Karawane jetzt auch vorbeiziehen. Manche sind nicht so gut darin. Ja, was super wichtig ist, ne? Auch einfach mal die Klappe dann zu halten. Die Karawane. Ich habe so das Gefühl, ich bin zuständig hier für die lustigen Überleitungen aus Worten, die unsere Gesprächspartner sagen, irgendwie hin zur Musik. Die Karawane so, zieht ich weiter. Ich dachte, das kommt als Rasenschwein ja, am Ende der Sendung. Wahrscheinlich, weil ich hier auch diesen Sendeablauf vor mir habe. Aber wir haben ja auch, also wir haben nicht nur Günther Jauch mit seinem Wunsch-Song Mädchen aus Ost-Berlin, Udo Lindenberg, letzte Stunde gehört, sondern Kevin Kühnert hat uns auch was mitgebracht. Welchen was? Song? Ja, ich habe The Clash mitgebracht, London Calling. Ja, den hören wir auch schon. Und das ist jetzt hier auch nochmal so Making of Radio. Jenny, ja. 21 Sekunden Ramp, ja, also Intro. Kann man sehr gut nutzen, um da drauf zu reden. Und wenn man Vollprofi ist, dann schafft man das auch auf den Punkt dann. Ja. Ich sehe jetzt leider nicht, wie viel Zeit genau. wir noch haben. Aber wenn man es am Kassettenrekorder mitschneiden will, dann nervt es. Geht's los. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling, see we ain't got no swing except for the rain and the truncheon thing. The ice age is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good thin. Engines stop running, but I have no fear. The Clash haben wir gehört und da würde mich natürlich interessieren, warum Sie ausgerechnet den Song mitgebracht haben. Die Geschichte müssen wir vielleicht noch kurz sagen. Ja, ich hatte im Vorfeld überlegt, es gibt natürlich viele Songs übers Radio, aber ich habe mich halt für einen entschieden, bei dem das Radio quasi einen popkulturellen Fußabdruck hinterlassen hat. Denn dieses London Calling, was in diesem ziemlich dystopischen Gesellschaftsbild, was Sie da beschreiben, auftaucht, ist von BBC World Service, also einer BBC-Welle. Und ist quasi, so sind die Nachrichten dort immer eingeleitet worden. Und deswegen hat The Clash das damals mit aufgenommen und insofern verdankt eines der berühmtesten Alben der Musikgeschichte seinen Titel letztlich auch dem Radio, in dem Fall der BBC. Ach, wie schön. Das war die Geschichte und schöne den Geschichte. Faden, den ja. roten Faden noch gehört haben. Klasse, auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie mit uns 100 Jahre Radio gefeiert haben und ein bisschen hier uns selbst. Kevin Kühnert, SPD-Generalsekretär. Dankeschön. Danke. Danke auch. Vielen, vielen Dank. Und wisst ihr, werden wir jetzt hören? Cosby. Überraschung. Das hier sind Cosby aus München, gerade auf einem komplett anderen Kontinent unterwegs, aber das ist ja auch das Schöne am Radio, man kann einfach miteinander trotzdem reden. Ich freue mich sehr, dass ihr in der Leitung seid. Wo seid ihr denn eigentlich gerade genau? Hallo zusammen erstmal. Hi. Hi. Hallo. Wir sind in Südafrika, Jeffreys Bay. Wow, um da neue Songs zu produzieren, habe ich gesehen, unter anderem bei Instagram mit einem kleinen Welpen. Ja, so ist es. Den haben wir gefunden, den mussten wir mitnehmen. Habt ihr wirklich gefunden? Der tat uns leid. Oh nein. Ja. Jetzt gehört er mit zur Band. Ja, jetzt, solange wir hier sind. Aber wir haben eine Freundin hier, die nimmt den dann auf. Okay. Also ich finde das ja sehr, sehr spannend bei euch. Angefangen habt ihr in München und seit ein paar Jahren auch schon ziemlich gut am Durchstarten. Wenn ich mir das so überlege, so vor 100 Jahren war das ja so, dass man sich vom Radio versammelt hat und man hat wirklich dann so ganz bewusst Radio gehört und Musik gehört und so. Und dann gab es Menschen aus der Kultur, die gesagt haben, das geht ja gar nicht, Musik ist jetzt nur noch so ein Nebenbei-Ding. Davor ist man vielleicht mal in die Oper gegangen oder irgendwie sowas. Das war ja tatsächlich so vor 100 Jahren. Und diese Diskussion gibt es ja auch heute wieder, ne? Dass man irgendwie sagt, hey, jetzt ist diese ganze Musik in diesen Streaming-Plattformen bei Spotify und so, man snackt die nur noch so weg. Wie seht ihr das als Musiker? Ja, ich wollte gerade sagen, es ist ja heute viel schlimmer, aber wer weiß, ob wir in 100 Jahren was anderes wieder schlimm finden. Ja, ich finde schon auch, Radio ist irgendwie ganz angenehm, weil man macht's an und dann kommt halt das, was kommt und der Song läuft bis zum Ende durch. Das ist was, was man jetzt, wenn man streamt, irgendwie nicht mehr so oft macht, habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, ich glaube auch, das ist einer der entscheidenden Faktoren, dass man selber, obwohl wir wirklich Musikfanatiker sind, dass so viel Auswahl mittlerweile besteht, dass man gar nicht mehr mit seiner Zeit zurechtkommt bei so viel Veröffentlichung und irgendwie tut es auch so manchmal ein bisschen weh, wenn man sich selber dabei irgendwie ertappt, wenn man skippt. Ja. Definitiv. Aber das heißt, so dieses Wegsnacken, ihr seid dann den Leuten nicht böse, sondern es geht euch eigentlich genauso. Doch, wir sind ihnen trotzdem böse. zu Recht. Ich finde das fair, dass man auch mal sowas ungleichberechtigt betrachtet. Ja. Na klar. Als ihr ganz früh angefangen habt, als junge Musikerin und Musiker, wurdet ihr ja auch sehr supported vom Radio. Ich weiß, dass ihr beim Bayerischen Rundfunk und bei Puls irgendwie ganz viel auch unterwegs wart und so. Und ihr habt dann auch nach dem ersten Album eine riesige Radiotour gemacht. Und ja, dann wart ihr auch zum Beispiel noch nominiert für den New Music Award. Das ist ja so die Hotlist der jungen ARD-Wellen. Wie wichtig würdet ihr denn sagen, war das Radio für euch und ist es auch heute vielleicht noch? Also das Radio war, wie du schon richtig sagst, ein total wichtiger Begleiter von Anfang an für uns. Und ich glaube auch, dass sich das nicht ändert, weil es gibt natürlich auch so vielfältiges Radio und da gibt es auch eigentlich fast für alle Musikrichtungen gibt es was total Interessantes und Supportendes. Und bei uns waren es immer eher die Jugendsender, aber auch nach wie vor ist es ganz klar für uns so, dass es jedes Mal irgendwie auch wahnsinnig viel bringt, im Radio gespielt zu werden, weil die Leute hören einen einfach, die Leute werden dann auf einen aufmerksam und für uns ist das, war es von Anfang an und es ist immer noch einer der wichtigsten Teile. Das heißt, es ist nicht so, dass ihr jetzt das Gefühl habt, ach, im Radio stattfinden, das ist heute eigentlich egal, sondern es ist immer noch wichtig. Ja, total. Also und es gibt auch nichts, was mich so euphorisch macht, wie mich unerwartet im Radio zu hören. Ich finde es einfach einen geilen Moment. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bei euch in der Bandgeschichte ist es so, dass ihr ganz, ganz lange alles selber gemacht habt. Aber jetzt seit diesem Jahr seid ihr bei Universal unter Vertrag. Erstmal Glückwunsch dazu. Das ist ja dann nochmal auch eine ganz andere Zusammenarbeit zwischen Radio und Label. Vorher habt ihr das alles selber gemacht. War das schwierig und war das auch ein Grund, irgendwie zu sagen, ah, es ist super viel Orga, wir machen das jetzt mit dem Label? Oder wie kam das? Also krasserweise bezüglich Radiozusammenarbeit hat sich eigentlich fast nichts geändert, weil wir hatten damals unser eigenes Label und haben mit Radiopromotern zusammengearbeitet und die haben wir dahin wieder mitgenommen. Ah ja. Weil wir mit denen schon immer total happy waren und mit denen einfach seit Jahren total glücklich sind. Und bei uns ist so grundsätzlich so, wenn wir ein Team haben, mit dem, das wir aufgebaut haben über Jahre, dann möchten wir das auch irgendwie mitnehmen. Und das haben wir auch getan in dem Fall. Ansonsten hat natürlich diese Zusammenarbeit mit Universal vor allem den Hintergrund, dass viel dieser Business-Arbeit für uns wegfällt, worauf wir einfach so nach vielen Jahren einfach keinen Bock mehr hatten. Da hatten wir eigentlich noch nie Bock drauf, um ehrlich zu sein. Also viel schöner ist es hier in Südafrika ein Album zu schreiben, als ständig irgendwelche E-Mails und Calls und hin und her. Das sollen die doch ruhig machen. Das sollen die doch ruhig machen. Ich hoffe, die hören das nicht. Ja, ach, ich finde das gut. Wuschelt auf jeden Fall nochmal euren Welpen, den ihr dabei habt. Und ganz, ganz viel Spaß bei der Produktion und Inspiration der neuen Songs. Ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir hören euch jetzt hier auch in diesem Radio. Marie, Yay. Du hast ja gerade gesagt, du freust dich. Es ist jetzt nicht unerwartet, aber natürlich. Oh doch. Spielen wir jetzt Cosby. Wer hätte das erwartet? Mit Calling Out. Sehr gut. Ich freue mich, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke euch. Schön war's. Ciao. Ciao. Ciao. Game that starts, can't get Challenger steigt hier klar in den blauen Himmel auf. Number 9. Aus Russland kommt niemand mehr zurück. Willkommen zu dieser Sendung. Achtung, jetzt kommt was zum Merken. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. 100 Jahre Radio. Wie viele Menschen haben eigentlich vor 100 Jahren Radio gehört? Irgendwie indirekt kamen die auf. Ne? Ich hatte das vorbereitet im Radioquiz, damals im Oktober 1929 aus dem Voxhaus. Ich frage mal in diese Runde, die, das sei schon leicht verraten, sich wieder erweitert hat. Weiß jemand, wie viele Radiogeräte offiziell zugelassen waren damals? Oktober? Paar hundert oder so? Ich schlucke hörbar. Also hier sieht man jetzt, dass wir die Fragen wirklich nicht abgesprochen haben. Genau. Nee. Unter 100. Also, unter 100? Also 35. Ich verrate Ihnen mal, diese Stimme gehört Klaus Kleber. und ich löse 250. Oh, wow. War ja gar nicht so schlecht. Ja, immerhin. Vielleicht hören jetzt ein paar mehr zu, weiß man nicht. Vielleicht wird auch der Name Klaus Kleber ziehen und wir werden in der Nachbetrachtung sehen, dass jetzt die Hörerzahlen nach oben schnellen. Ja, wenn es so einfach wäre. Ja, das wäre schön. Hätten wir das Konzept gefunden. Ja. Klaus Kleber kennt man nämlich nicht nur aus dem Fernsehen, sondern tatsächlich auch als Radiomann. Und ich weiß, Sie sind einfach gerade mal locker mit dem Fahrrad hierhin geradelt. Kennen zumindest den Weg noch aus dem FF, ne? Ja, den Weg kenne ich ganz gut. Ich habe hier, dieser schicke Flur, den ihr hier habt, den habe ich noch nie gesehen. Den gab es zu meiner Zeit nicht. Das 89 im Februar, als ich hier anfing, Als Chefredakteur. Frisch aus Amerika eingeflogen. Da war die große Nachricht des Tages, dass ein gewisser Herr Momper, der am Sonntag die Wahl gewonnen hatte, dass der am Montag sein Hexenkabinett vorgestellt hat, wie der SPD-interner Talk. Ja, okay. Herr Kühnert, könnten Sie noch mal kurz reinkommen? Der Mann mit dem roten Schal. Ja, der Mann mit dem roten Schal, die Älteren erinnern sich. Und er hatte eben sehr viele Frauen in dem Kabinett. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele, im Senat natürlich. Das war jedenfalls die große News und man meinte, der Wechsel zu diesem SPD-Mann von Diebken vorher, zu Momper, das wäre die News des Jahres, wohlgemerkt 89, da ist dann noch das eine oder andere passiert. True. Das führen wir nicht weiter aus, aber wir haben auch heute tatsächlich schon drüber gesprochen, ist ja auch ein wichtiger Teil der deutsch-deutschen Radiogeschichte auf jeden Fall, aber ich bleibe hängen bei mal kurz aus den USA eingeflogen, weil das ist ja tatsächlich so, ne? Da sind sie auch kurz darauf ja wieder hingeflogen und waren eigentlich... Zwischendurch bin ich hier rausgeflogen. Wie haben Sie das denn geschafft eigentlich oder wollen Sie darüber nicht reden? Ach doch, also es ist ja alles verjährt. Das hängt mit einem Urlaubserlebnis von mir zusammen, das einer meiner ganz großen Radiomomente, den konnte ich hören im Radio, das ich da gerade eingeschaltet hatte. Das klang so ungefähr. Oder so. Aha. Und dann kam eine Stimme, eine britische Radiostimme, so eine klassische. Berlin is rejoicing. Ich war unten in der Pantry von einem Segelboot in der Karibik. Es war der 9. November 1989. Ich war Chefredakteur des RIAS und nicht gerade im Brennpunkt des Geschehens, sondern falscher Ort zur entscheidenden Zeit. Ja. Ich hatte am 4. November war diese Riesendemo auf dem Alexanderplatz. Wir haben damals geglaubt, es sei sowas wie jeder 16. Bürger der DDR war auf diesem Platz. Die SED hat sich zum Anführer der Revolution gegen die SED gemacht. Da habe ich gedacht, 10 Tage hält der Laden noch und ich fahre jetzt zu meinen Freunden da wie verabredet. So, es hat mich 2 Tage gedauert, bis ich von dem Boot auf einer kleinen Insel mit einem kleinen Flugzeug über Paris dann nach Berlin kam. Und dann habe ich mich nicht in den Sender getraut erstmal. Ich bin dann einfach durch die Stadt gelaufen, noch völlig benommen vom Jetlag und habe dieses Gefühl erstmal aufgesaugt. Und dann habe ich abends einen Kommentar gemacht. Ich war ja der Chefredakteur, dann konnte ich mich selber zum Kommentieren. und habe dann gesagt, Berlin wird feiern wollen, aber was es wird, ist eine Herausforderung. Jetzt mit dieser historischen Wende. Mhm. Und die Leute werden sehr schnell merken, was das alles bedeutet, wie viel Umbruch. So ungefähr erinnere ich den Tenor des Kommentars. Und der war ziemlich einzig, weil alle anderen natürlich von dem Rausch, den hatte ich so nicht. Ich hatte eher dieses Krisenempfinden von Menschenskinder, warum warst du nicht da? Und meines Bleibens war danach, das hatte aber jetzt nicht unmittelbar damit zu tun, sondern mit Verwerfungen hier zu tun. Dann kam der Norddeutsche Rundfunk und sagten, wir hätten eine Korrespondentenstelle in Washington, aber da kommen Sie ja nun gerade her. Da sage ich, ja, ich war aber nur 2 Jahre dort, ich bin mit Amerika noch nicht fertig. Und dann begann eine Zeit, das waren dann nochmal über 12 Jahre in Washington. Ja, Wahnsinn, habe ich nochmal nachgeguckt. Also tatsächlich, Sie waren in allen Bundesstaaten, haben aus allen Bundesstaaten mal berichtet. Ja. Wir haben, glaube ich, jeden Fitzel und fast jeden Präsidenten vom Mikro gehabt und sich angeschaut. Das prägt schon, ne? Ja, da musste man das Radio verlassen. Ne? Also um einen Präsidenten zu interviewen, muss man dann schon Fernsehen sein. und das jetzt, ist nicht jetzt ganz schwer. Eine gute Motivation vom Radio zum Fernsehen zu wechseln. Ja, genau. Ich will diese Präsidenten sprechen, bis dann Trump kam, der erste, auf den ich nicht neugierig war. Und da waren Sie aber mittendrin in einem historischen Moment, ne? 9-11. Das haben wir uns auch hier nochmal zurechtgelegt. Also da waren Sie einfach mitten im Geschehen und schon auch wenige Minuten, ich glaube es waren 20 Minuten, nachdem da das erste Flugzeug in eins der Türme geflogen ist, waren Sie dann live in der Tagesschau und da haben wir uns nochmal einen O-Ton-Schnipsel auch rausgeholt. Sie waren zugeschaltet per Telefon. Herr Kleber, Sie können das beobachten in der Live-Übertragung. Was hat sich inzwischen getan? Was ist da los am World Trade Center? Es gab, seit wir das letzte Mal vor 2-3 Minuten miteinander sprachen, eine weitere Explosion weiter unten in dem Gebäude. Offensichtlich breitet sich das Feuer von der Spitze nach unten aus und immer wieder neue Explosionen passieren. Riesige Flammen und Qualmwolken dringen aus dem Gebäude heraus. Es ist nicht mehr zu vergleichen mit dem Anschlag auf das World Trade Center vor 8 Jahren. Dieses hier, was da im Moment vor unseren Augen sich abspielt, ist eine noch größere Katastrophe. Was macht das mit Ihnen, das jetzt nochmal so zu hören? Ich höre das tatsächlich zum ersten Mal wieder. Wow. Ja, und man merkt sofort, das hat das bei weitem nicht beschrieben, was tatsächlich passierte. Ich berichte von der Explosion, es war tatsächlich ein zweites Flugzeug in den zweiten Turm geflogen. Das konnte ich aber aus der Perspektive nicht sehen. Ich war in Washington, nicht in New York. Wo übrigens, das vergessen die Leute. In Washington ist eine weitere Maschine in das Zentrum der Militärmacht geflogen. Ins Pentagon. Auch dort sind 280 Menschen gestorben und ein ganzer Flügel des Pentagon brannte aus. Und du spürtest in der Nase den Geruch von dem Brand, weil das ist 20 Joggingminuten weg vom Studio. Und wir haben danach wie besessen gearbeitet über Wochen. Und ich weiß noch, an dem Tag selber bin ich dann irgendwann um die Mittagszeit mal einfach im Studio raus auf die Straße, um zu gucken. Und das Studio in Washington liegt an einer Haupteinfall-Ausfallstraße in der Altstadt quasi, in Georgetown von Washington. Und da standen die Autos in beide Richtungen. Und ich stand auf dem Bürgersteig, ich war 2 Meter weg von den Gesichtern, diesen blassen Gesichtern von Beamten, die versuchten nach Hause zu kommen, was nicht ging, weil die Kreuzungen alle verstopft waren. Niemand kümmerte sich mehr um Ampeln und alles, weil die Regierung gesagt hatte, wir können euch nicht schützen, verlasst die Ministeriumsgebäude, wenn ihr nicht kriegswichtig seid und bringt euch in Sicherheit. Mhm. Und diese Weltstadt in Panik, das kristallisierte sich für mich in diesem Augenblick, wo die völlige Hilflosigkeit auf der Straße von Washington regierte. Und wir mussten vor allen Dingen richtig und korrekt berichten auf ganz unsicherer Grundlage. Muss man ein guter Reporter gewesen sein, um ein guter Moderator werden zu können? Ich sage ja. Also bei mir kommen häufig junge Leute und denen sage ich immer 2 Sachen. Erstens, macht Radio. haltet euch nicht gleich mit Bildern auf. Macht Radio, trefft Menschen, erlebt Geschichten und erzählt davon. Und dann vergesst Radio wieder, wenn er Fernsehtexte macht. Dann bitte schneiden. Ja, wenn ich da einhaken darf, Herr Kleber, weil das waren nämlich, als ich diese Ausschnitte aus dem Archiv gehört habe, auch wirklich gehört habe, dachte ich nochmal, also erstens, wie beeindruckend, wie unglaublich sachlich und ruhig Sie in dieser Situation bleiben konnten. Das Zweite war, Sie waren ja wirklich sozusagen auf Radio in gewisser Weise reduziert. Das Beschreiben, das führt mich zu dieser Frage, die uns natürlich hier brennend interessiert. 100 Jahre Radio, wo wir ja auch mit Menschen gesprochen haben, mit Ihnen, mit Günther, ja auch die dann zum Fernsehen gegangen sind. Was kann das Radio, was das Fernsehen nicht kann? Die Unmittelbarkeit, diese Unkompliziertheit des Reportierens. Wenn du mit einer Fernsehkamera irgendwo reingehst, veränderst du die Umwelt, die du doch eigentlich beschreiben sollst. So. Mit einem kleinen Mikrofon, easy, die Leute vergessen sofort. Du bist mittendrin und du kannst sofort berichten und du musst auch nicht so hungrig sein auf diese Bilder. Denn im Fernsehen ist, wenn du es nicht gefilmt hast, ist es nicht passiert. Also im Radio kann ich immer noch erzählen, bildhaft erzählen, was war. Die Augen meines Gegenübers schildern und dann kommt der O-Ton. Und ich habe meinen Kollegen vom Radio immer gesagt, auch hier im Deutschlandfunk, diesen amerikanischen Spruch, I have seen it on the radio. Das ist der, ja. Du musst in der Lage sein, diese Stimme so zu transportieren, dass die Leute das Gefühl haben, da bin ich jetzt dabei. Und das ist das Reizvolle am Radio. Und ich fühle mich immer noch zu 50% wie ein Radioreporter. Ich wollte gerade sagen, Herr Kleber, dürfen wir Ihnen eine Radiosendung anbieten? Sie haben jetzt Zeit. Hättet ihr eine übrig? Übrig kann man nicht gerade sagen, aber dieses Internet, da ist noch Platz. Ja. Da kann man ja auch Podcasts reinstellen. Aber vielleicht klären wir das sozusagen off-air, um nochmal so einen Radiobegriff hier mit reinzubringen. Denn Sie haben uns ja auch was mitgebracht, nämlich einen Wunsch. Ach ja, das war so, wenn es darum geht, das Leben als Radioreporter, das ist in dieser einen Szene. Ich bin auf die Florida Keys gefahren, um die Ankunft von Flüchtlingen aus Kuba, das war damals ein Riesenthema, zu beobachten. Und die kamen in der Zeit gerade nicht. Und dann habe ich mich da auf Key West umgetrieben, was denn hier sonst so? Und dann sagten die, geh doch mal zu Captain Tony in seine Bar, das ist ein irrer Typ, erzählt viele Geschichten. Und das war ein Gangster, der aus New York auch nach Key West gekommen war, auf eine abenteuerliche Geschichte, hatte sich mit der Mafia überworfen und so. Und der hat dann angefangen, Waffen zu schmuggeln und war ständig betrunken. Dann war er Fischer, dann hat er Waffen geschmuggelt nach Kuba. Alles wahnsinnige Geschichten. Und Captain Tony hat mir diese Geschichten erzählt. Und Jimmy Buffett hat einen Song über Captain Tony gemacht. Und jedes Mal, wenn ich den höre, denke ich an meine 2 Tage mit Captain Tony. Das war Hemingway live. Und es war ganz großartig. Ihr habt die Musik, denke ich, oder? Haben wir jetzt. Gibt's jetzt. Können wir alle ein bisschen teilhaben. Schön. Ja. Mats ab, würde man im Fernsehen sagen, ne? Down to Captain Tony's to get out of the heat. When I heard a voice call out to me, son, come have a seat. I had to search my memory as I looked into those eyes. My life's changed like the weather, but a legend never dies. He said, I ate the last. Das ist Jimmy Buffett. Last Mango in Paris. Vielen, vielen Dank für diesen Wunschsong, Klaus Kleber. Ein Vergnügen. Am dollsten ist die Live-Version, wo der Kerl im Publikum sitzt. Aber die gab es jetzt gerade nicht so schnell. Wir haben die Studio-Version genommen. Ich hoffe, das war auch in Ordnung. Der völlig in Ordnung. Er hat die letzte Mango in Paris gegessen und nahm den letzten Flug aus Saigon, was natürlich alles nicht stimmt. Aber seine Storys waren irre. Sehr, sehr schön. Mhm. Vielen, vielen Dank. Wir machen jetzt ja auch weiter mit Dingen, die irgendwie recht unheimlich waren tatsächlich. Ein Reporter berichtet live im Radio davon, dass irgendwelche Aliens auf der Erde landen und aus so einer Kapsel rausklettern und möglicherweise nicht wirklich in Frieden kommen. Meine Damen und Herren, das ist das Unheimlichste. Das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Da kriecht jemand aus der oberen Öffnung, jemand oder etwas. Ich sehe aus diesem schwarzen Loch 2 glühende Scheiben herausspähen. Sind das Augen? Es könnte ein Gesicht sein. Es könnte. Ich glaube, das reicht auch schon als kleiner Ausschnitt. Ne? Es ist super, super gruselig. So klang das am 30. Oktober 1983 in den USA, was da aus dem Radio kam. Es war Sonntagabend. Musik hat man eigentlich gehört und dann wurde dieses Programm immer wieder unterbrochen für eben Eilmeldungen. Man hat Augenzeugen gehört, Experten, Reporter und alle haben irgendwie von dieser Alien-Invasion geredet. Am Ende hört man fliehende Menschen, Schreie, die Übertragung bricht ab und ehrlich gesagt, ich hätte mir wahrscheinlich in die Hose gemacht und auch definitiv gedacht, das ist real. Aber am Ende war es das erste Hörspiel, was im Radio lief, von Orson Welles, der das Ganze auch als Fiktion aufgelöst hat. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Out of character to assure you that the War of the Worlds has no further significance than as the holiday offering it was intended to be. Ja, also er sagt hier, ich bin hier out of character. Ich bin jetzt nicht mehr die Stimme, die man hier bisher gehört hat, sondern tatsächlich einfach der Regisseur. Und das ist natürlich nicht Realität gewesen, aber für mich einfach so ein Mega-Radio-Moment, der total in meinem Kopf ist, wenn ich irgendwie an 100 Jahre Radio denke. Klaus Kleber, wie ist das bei Ihnen? Ist es auch was, was in Ihnen irgendwas hervorruft? Hätten Sie es geglaubt? Alien-Invasion? Ja, also wenn jemand wie Orson Welles erzählt, dann ist man in der Story. Es ist die Erfindung der Fake News im Radio. Ne? Genau, ja. Das muss man sagen, weil vor allen Dingen ja die Zeitungen auch daraufhin getitelt haben, dass es eine Massenpanik gab und dass Menschen Suizid begangen haben und so weiter. Also es wurde halt auch diese Vertrauenswürdigkeit im Radio abgesprochen. Das war natürlich auch ein großes Thema. Und darüber wollen wir jetzt natürlich auch sprechen mit Franziska Zecher aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion, die Chefin bei uns. Wie ist das heute? Wie ist es zum Beispiel mit Quellen umzugehen? Also was ist eine seriöse Quelle? Was tun wir für Glaubwürdigkeit und all diese Dinge? Also wie gehst du da in deiner Arbeit ran? Also ich würde sagen, grundsätzlich einige Sachen sind noch so wie früher. Wir arbeiten nach wie vor mit Nachrichtenagenturen. Das ist sozusagen so eine Vorauswahl, die auch für uns treffen. Was das ganze Arbeiten ein Stück weit schwieriger gemacht hat, ist, dass noch eine Reihe von neuen Quellen hinzugekommen sind. Alles das, was in sozialen Medien ist etc. Und da muss nochmal eine sehr, sehr genaue Prüfung erfolgen, um wirklich sicher zu gehen, ist das das, was sind das wirklich die Absender, von denen wir glauben, dass es sie sind, oder sind das andere, die eben irgendwas Schlechtes im Schilde führen. Es gibt dieses sogenannte Zwei-Quellen-Prinzip, nachdem eigentlich alle Redaktionen auf der Welt, die ich kenne, die seriös arbeiten. Das heißt also, man guckt immer, bekommt man eine Information von zwei unabhängigen Quellen. Nur dieses Prinzip funktioniert ja auch nicht immer. Ja. Also stell dir vor, es ist, es gibt Aussagen, die hat man von einer Person und die kommen über eine einzige Quelle und es ist gar nicht möglich, dass da eine zweite Quelle dazu ist, weil eine Zeitung beispielsweise sagt, wir haben den interviewt oder sowas. Dann muss man mit dieser einen Quelle zurechtkommen, kann dann noch versuchen, irgendwo anzurufen und nachzufragen. Aber das wird dann an dieser Stelle natürlich erschwert. Definitiv. Ich glaube, was wir aber niemals machen würden, wäre zu sagen, wir gehen mit einer Eilmeldung, wir unterbrechen eine Musiksendung und dann am Ende erzählen wir irgendwie Quatsch. Also das ist natürlich, war ja auch Sinn und Zweck dieses Hörspiels. Aber auch, wo du gerade sagst, manchmal hat man halt nur eine Quelle. Also ich erinnere mich auch, als das losging in der Ukraine mit dem Ukraine-Krieg beispielsweise, es war ja auch recht schwierig, da an Infos zu kommen. Wie haben wir das gemacht oder was waren da auch die Schwierigkeiten in dem Moment? Also gerade Konflikte sind natürlich generell eine sehr schwierige Situation für Journalistinnen und Journalisten, zum einen, weil sie oft nicht ans Geschehen rankommen, weil es zu gefährlich ist, weil ihnen der Zugang verwehrt wird. Gerade was die Ukraine angeht, haben wir natürlich sofort Kontakt aufgenommen zu unseren Fachleuten im Haus, von denen wir ja einige haben. Also wir haben ja ein Ukraine-Team im Haus, um dann zu gucken, könnt ihr kurz über eure Kontakte gucken, was da passiert, und über diese Kanäle versuchen wir dann an Informationen zu kommen und Informationen eben auch zu verifizieren. Klaus Kleber, Sie haben das Nachrichtengeschäft lange gemacht. Jetzt habe ich zwei Fragen im Kopf. Die erste ist erstmal relativ naheliegend. Sind Sie irgendwann mal so einer richtigen Falschmeldung aufgelegen, auch so in der Redaktion, oder irgendwas, worüber Sie sich geärgert haben oder wo Sie zu schnell waren? Es gab solche Momente, aber das sind Details gewesen. Ja, also nicht etwa, dass wir jetzt den Ukraine-Krieg völlig falsch eingeordnet hätten oder so etwas in der Größenordnung. Nein, wir sind wirklich vorsichtig. Ich habe von Elmar Thewissen, der lange Zeit unser Chef der Aktualität war, den Spruch übernommen: It's nice to be first, but first be right. Nicht sich von diesem Eile. Radio ist da ja noch mehr in der Versuchung. Schnell, schnell, schnell. Wir können sofort senden. Also ein Knopf und wir sind drauf. Und da muss man ungeheuer aufpassen, zurücknehmen und immer auch sagen, was ich Ihnen jetzt sage, ist nicht gesichert. Das ist so, ich will Ihnen das nicht vorenthalten. Sie sehen es auf sozialen Medien sowieso. Wir haben noch ein bisschen Bedenken. Also bleiben Sie bei uns. Wir checken das. Wir können das. Das haben wir gelernt. Sie konnte es jetzt nur halb mitverfolgen. Unsere Programmdirektorin ist jetzt gerade ins Studio gekommen, Jona Teichmann. Aber ich glaube, sie würde zustimmen. Nicht unbedingt die allerschnellsten so sein, sondern vor allem korrekt. Das hat Klaus Kleber gerade nochmal so auf den Punkt gebracht. Das ist ja auch für unser Haus ganz wichtig. Ne? Ganz genau. Sorgfältigkeit und Faktentreue ist das, was für uns das oberste Gebot ist. Denn nichts ist schlimmer, als die Hörerinnen und Hörer mal mit einer Falschmeldung zu versorgen, wobei es nicht gesagt wird, ich glaube, jedem von uns ist das schon mal passiert, aber deswegen hat Franziska Zecher und ihr Team, bei denen liegt eine ganz große Verantwortung, eben genau zu entscheiden, wann ist der Moment gekommen, dass wir guten Gewissens sagen können, das geht über den Sender. Ja, herzlich willkommen hier auch bei uns nochmal in unserem Studio, das immer voller wird. Ich zähle mal, jetzt sind wir schon zu sechst, aber ich finde das auch angemessen. Einer hat keinen Mikro mehr, genau. Jetzt wird geteilt. Wobei, also die Tatsache, dass die Programmdirektorin hier ist, macht vielleicht auch deutlich, die Radioanarchie endet jetzt so langsam. Also, dass wir 2 Stunden etwas gemacht haben, was wir noch nie gemacht haben, dass Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova gemeinsam senden. Der Grund ist gut, 100 Jahre Radio. Aber da liegt natürlich irgendwie auch so eine Frage auf dem Tisch. Und wer könnte sie besser beantworten als eine Programmdirektorin dieser 3 Sender? Haben wir denn in 100 Jahren immer noch Radio? Also ich würde Wetten darauf annehmen und ich halte dafür, ja, das Radio ist schon ganz häufig totgesagt worden und ich finde, und das hat der Vormittag hier bewiesen, das ist ein ganz schön lebendiges Medium und ich sage dem eine große Zukunft voraus. Ich sage immer, Radio macht schlauer und macht glücklich. Es eröffnet unseren Horizont, wir lernen etwas im Radio. Und wir erleben schöne Momente, zum Beispiel auch mit der Musik, die Sie ja heute Morgen auch so schön erläutert haben, auch für die Hörerinnen und Hörer, die sonst ein Programm hören, wo nicht so viel Musik läuft. Und das Allerwichtigste, finde ich, das ist uns heute Morgen gelungen, Radio verbindet Leute. Es ist ja etwas, wenn ich im Radio etwas höre oder erlebe, tue ich das im Bewusstsein, dass ich verbunden bin mit ganz vielen anderen, die diesen Moment auch erleben. Über ihre Frage, über ihre Stimme kommt ein Gedanke zu mir und ich bin verbunden mit den Menschen. Das ist gerade in diesen Zeiten eigentlich so das Allerwichtigste. Jona Teichmann, Programmdirektorin der 3 Programme, Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova, jetzt habe ich alles nochmal gesagt. Dass das immer dauert, ne, bis ja, man die 3 Programme aussieht. Vielleicht, ich frage jetzt einfach mal, sollen wir weitermachen zu dritt oder dann doch lieber getrennt weitermachen? Also ich habe heute Morgen gedacht, wir könnten das vielleicht schon nochmal wiederholen. Ich weiß nicht, manche Hörerinnen und Hörer werden so ein bisschen irritiert gewesen sein und sagen, Mensch, mein Lieblingsprogramm hört sich so ganz anders an. Aber das ist auch typisch für uns beim Deutschlandfunk. Sag ich mal, in unseren Programmen muten wir Leuten was zu, aber wir eröffnen auch ganz neue Horizonte. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, nehmen Sie es uns nicht übel. Sie gleiten jetzt gleich wieder in Ihren normalen Programm, in Ihr normales Programm. Aber wir Radioenthusiasten haben heute etwas geschafft. Wir haben unser Publikum miteinander verbunden. Und insofern glaube ich, das ist das größte Radioexperiment in Deutschland. Und wir haben mit Sicherheit... Leider haben wir es nicht. Wir haben mit Sicherheit ein ganz großes Publikum. Und ich hoffe, Ihnen hat das so viel Spaß gemacht hier wie den Kolleginnen und Kollegen im Studio. In jedem Fall, Jona Teichmann, vielen Dank. Und ich glaube, ich gucke mal auf die Uhr. Wir müssen jetzt mal langsam zum Ende kommen, ja, oder? Ja, damit schade alle, ist es, aber ich finde, wir brauchen ja noch einen Radiosong. Auf jeden Fall, wir haben noch einen Radiosong. Also einer muss noch gehen. Ja, aber ich würde sagen, wir sagen erstmal ganz herzlich Dankeschön, dass Sie uns zugehört haben. Meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer von Deutschlandfunk Nova. Ja. Alle da draußen, an unsere Gäste sagen wir auch Dankeschön. Ja, natürlich. Einer ist noch hier, Klaus Kleber, vielen Dank. Franziska Zecher, auch vielen Dank. Jona Teichmann. Und wir schließen jetzt die Runde hier mit ein paar Takten Musik. Was hören wir? So sieht's aus. Wir hören jetzt erstmal noch Santi Gold mit Radio und danach sind alle wieder in gewohnten Gefilden unterwegs. Also, tschüss. Ciao. Ciao, ciao.